Previously on UKW-Lativ. Plot Twist. Paul und ich sind eigentlich Geschwister. Nein, wir sind keine Brüder. Es wurde gerade darüber diskutiert, ob wir Brüder im Herzen sind, aber da habe ich mich jetzt gegengestellt, ganz offensiv. Herzlich willkommen zur zweiten Staffel und zur ersten Ausgabe von UKW-Lativ im Jahre 2017. Das klingt so, als wäre es schon die zweite Staffel im Jahr 2017, aber... Ja, stimmt. Es ist die zweite Staffel des Podcasts. Es ist die Staffel für 2017. Genau, man sieht es auch, anderes Design und so. Da können wir auch gleich nochmal drüber reden. Wir sollten vielleicht erst nochmal erwähnen, dass wir einen Gast haben. Und es ist der gleiche Gast wie beim letzten Mal. Hey! Er konnte sich endlich wieder befreien. Ja, ich war der einzige Gast bisher. Ja. Oh. In dem Sinne schon. Auf diesem Kanal sind bis jetzt 4 Stimmen zu hören gewesen. Freiwillig. Die anderen wurden reingeschnitten aus irgendwelchen Videos. Und der Skype-Echo-Sound und Test-Device. Und zwar sind das deine Stimme, unsere beiden Stimmen und die Stimme von einer Freundin von uns, von Fedi nämlich, die sowohl in unserem Livestream sehr schön was gesungen hat, beziehungsweise ein Lied von ihr, 2 Lieder von ihr wurden gespielt, wo auch findige Menschen mittlerweile eine Soundcloud-Seite gefunden haben. Du hast gerade meinen Namen gesagt. Ja, stimmt, das kann ich auch nochmal erwähnen für Mirko, das ist ganz wichtig, dass das letzte Mal, schon als gesagt, du hier warst, als du Kistenschleppen warst oder was du gemacht hast. Ja. Ja, nee, also ja, jetzt ist totale Anarchie. Als du das letzte Mal da warst, war ja noch das Gebot, dass du uns ja nicht beim Namen nennen darfst, weil das ja so unsere kleine Aufgabe für dich war. Das hat sich mittlerweile erledigt. Wir müssen Mirko noch mal vorstellen. Als Mirko das letzte Mal da war, waren wir ja irgendwie 200. Jetzt sind wir irgendwie 12.000. Ja, da hat sich so ein bisschen was getan. Junge, Junge. Mirko ist ein Mensch, der schon länger als wir Dinge auf YouTube tut, das mittlerweile nicht mehr so wirklich macht, aber trotzdem immer noch ein sehr geschätzter Mensch hier ist, der schon mal einmal zu Gast war im Podcast. Mirko und ich haben früher auch schon an einem Blog zusammengearbeitet und haben schon damals Podcasts mit aufgenommen. Und einer der Gründe, warum Mirko jetzt hier ist, ist auch, dass wir seit... Ich glaube, das ist jetzt dann das 4. Jahr oder so in Folge, wo wir es geschafft haben, einen Jahresabschluss-Podcast zu machen. Ja. Die kamen mal früher, mal später. Und du weißt, teilweise auch erst im April oder so, aber sie kommen immer irgendwann. Und du weißt, wenn man etwas zweimal macht, dann ist es eine Tradition. Das heißt, genau, die müssen wir jetzt auf jeden Fall wahren. Und ich glaube, tatsächlich so früh gab es noch nie einen Jahresabschluss-Podcast. Ich glaube, ich habe noch nie im Januar einen aufgenommen. Das war, also noch nie lag Schnee, als ich über das letzte Jahr gesprochen habe. Wobei letztes Jahr im April lag da nicht sogar Schnee. Okay, das kann sein. Okay. Das kann gut sein, aber trotzdem. So früh war es trotzdem noch nie. So genau. Früh dran war ich noch nie. Ja, beeindruckend irgendwie. Als Notiz, unser letzter Podcast, also die letzte Episode von der ersten Staffel UKW-Lativ, es müsste 16 gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht, haben wir so ein bisschen über YouTube und das Jahr 2016 geredet. Ich glaube, so ungefähr genauso hieß die Folge auch. Ja. Das passiert hier nicht. Wir reden nicht nochmal komplett über das Gleiche, sondern wir reden über alles andere eigentlich. Beziehungsweise um unsere persönlichen, ich nenne es mal Medien-Highlights 2016. Ja, aber gibt es denn da überhaupt was neben YouTube? Gibt es da überhaupt noch was? Nee, ich glaube nicht. Also Fernsehen ist auf jeden Fall tot. Zeitung liest auch keiner mehr. Auf YouTube statt. Ja. Ja. Filme gibt es Politik eigentlich. Ist auch Filme ist in den letzten Jahren eigentlich nur Kartoffelsalat und Bruder vor Luder rausgekommen. Ja, schade eigentlich. Da habe ich gestern gesehen, um direkt vom Pfad der konventionellen Unterhaltung abzulenken. Es gibt jetzt eine PewDiePie-Zeichentrickserie, habe ich gesehen. Also ich erzähle euch wahrscheinlich nichts Neues, ihr seid ja die YouTube-Experten, aber ich habe eine Doku gesehen, auf Arte, glaube ich, war das sogar. Da ging es darum, dass PewDiePie jetzt ein eigenes Videospiel als auch eine eigene Zeichentrickserie über sich selbst hat. Das mit dem Videospiel wusste ich, da gibt es ja sogar mehrere Mobile-Games irgendwie von ihm. Ja, es gibt Legend das of mit the Brofist. Das mit der Zeichentrickserie wusste ich noch nicht. Ich weiß, dass er dieses YouTube-Red-Programm hat mit diesem Horror-Dingsbums- Room da, diesem, wie heißt denn das, diesem quasi so... Scare PewDiePie. Ja, genau. Wo es darum geht, dass er erschreckt wird. Ja, gut. Ja, aber ich wollte es einfach mal so erzählen. Ich hatte jetzt gar keinen tieferen Sinn. Das ist tatsächlich interessant. Ja. Wusste ich auch noch nicht, dass es da eine Zeichentrickserie gibt. Das muss ich mir mal angucken irgendwann. Das ist ja von und mit Dark Victory. Nee. Oh Gott. Der Kanal. Bevor wir jetzt erstmal tatsächlich zum eigentlichen Thema dieses Podcasts kommen, kommen ja immer unsere obligatorischen Agenda-Punkte. Also wie, was, wo, wie, lo, wie, was lief so auf dem Kanal? Genau, das frühstücken wir jetzt einmal ganz schnell ab, würde ich sagen. Es kamen, welche Videos kamen überhaupt? Es kam ein Abschluss und ein Rückblick auf den positiven Dezember, das Es gibt Hoffnung-Video. Es gab die Thumbnails des Jahres 2016, das hat uns sehr Spaß gemacht, das Video. Da haben wir tatsächlich sehr viel diskutiert, welche Thumbnails da jetzt überhaupt reinkommen und wie die Kriterien sind. Ja, also dafür, dass es so ein dummes, kleines Video ist im Prinzip. Dann kam YouTube Deutschland, das Potenzial von 2017 und es kam heute vor 2 Stunden und 15 Minuten. Man kann ja mal erwähnen, heute ist der 8.1.2017, dann haben wir jetzt das Datum auch direkt gesagt, kam deine Thumbnail-Analyse zu So bekommst du meine private Handynummer von Katja Krasavice. Ja, es ist ganz furchtbar gewesen. Es ist so einer dieser raren Momente gewesen, wo du das Video gesehen hast, also das Thumbnail, und direkt wusste, okay, das ist halt das Thumbnail der Woche jetzt. Gut. Ja. Es ist so eine höhere Macht. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Müssen wir nicht mehr machen. Nee, genau. Und was auf unserem Kanal noch passiert ist, ist, dass Zuschauer dazugekommen sind, die wir kennen, weil wir sie seit Jahren teilweise im Internet verfolgen. Das hat sich jetzt sehr nach Stalkertum angehört. Ach so. Ja, ich verfolge die seit Jahren. Ja, es sind so Menschen wie David Hein und The Changeman und diverse andere auf unserem Kanal irgendwie aufmerksam geworden. Felix von Future. Genau, Future, Tobias Heidemann, diverse Menschen und diverse andere YouTuber, die wir selbst sehr cool finden, was uns natürlich sehr freut. Sogar Hooked, die wir im letzten Podcast noch erwähnt haben. Ja, stimmt. Zumindest Tom scheint das gut zu finden, was wir machen, und Robin ist sich dessen bewusst, dass wir hier Dinge tun. Das ist sehr schön. Genau, aber das ist jetzt auch nochmal erwähnt worden hier. Genau, und wir sind in Davids Jahresabschlussvideo kurz drin. Oh ja, drin. Stimmt, das hatte ich schon wieder ganz vergessen, obwohl es ja eigentlich ziemlich krass ist, weil er uns wohl noch so 2 Tage, nachdem er unseren Kanal anscheinend entdeckt hat, noch so, ja, dann packe ich die jetzt nochmal in mein Jahresabschlussvideo als Beispiel für gute Kanäle auf YouTube. Ja. Was irgendwie auch schön war. Ja, das hat uns alles sehr, sehr gefreut. Und so wir hatten ja jetzt zumindest schon so ein paar Fälle in letzter Zeit. Fälle, es hört sich so, weiß auch nicht. Genitiv, Dativ. Ja. Das ist halt so wichtig. Wir hatten einige Dinge, wo YouTuber, über die wir teilweise in Videos geredet haben, irgendwie drauf reagiert haben, die Space Frogs oder Pete's Meat und so weiter. Ja, Luna Darko. Luna Darko, ja, alles Mögliche. Aber das ist tatsächlich für uns auch schön zu sehen, dass so Menschen, die wir schätzen, unsere Arbeit schätzen. Ja. Dann kommen wir auch endlich mal dazu, unseren Gast wieder weiter zu involvieren, sodass sie ja nicht die ganze Zeit mitschweigen muss. Reden wir erstmal über unser Leben. Genau. Also, hier steht in der Agenda, wie war der Leben? Und dann würde ich sagen, fangen wir bei Mirko an, weil wir den zum letzten Mal von einem halben Jahr oder so gehört haben. Du hast wahrscheinlich mehr zu erzählen als wir. Ja. Mirko. Ja, es ist alles okay, nach wie vor. Ich glaube, ich konnte auf diese Frage, wie geht es dir, noch nie eine wirklich spannende Antwort geben. Meistens sage ich okay oder muss ja oder ja, nö, bei mir ist alles gut, ja. Wann warst du das letzte Mal bei uns? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich habe da nachgeguckt, vor 4 Monaten. Ach, okay. Vor 4 Monaten, das kommt mir schon viel länger her. Ja, wie die Zeit vergeht, wenn man sich amüsiert. Ja, wenn man nicht Gilroy Lockhart. Ja. ja, okay, also alles in Ordnung. Irgendwann, Es war irgendwann im August. Irgendwann Anfang August. So, und jetzt darfst du weiterreden. Ich wünschte, du hättest einfach weiter damit gemacht, mich zu unterbrechen, weil ich jetzt wirklich eigentlich gar nichts sagen kann. Nö, mein Studium neigt sich dem Ende zu. Dann mal schauen, was ich mit meinem Leben so anfange, ob ich dann in das tiefe Loch der Desillusion falle und der Orientierungslosigkeit oder ob doch alles ganz cool wird. Aber ja, gerade genieße ich noch so die letzten 2 Monate meines Studiums, bevor der Ernst des Lebens beginnt. Ja, mehr. Genau, bis du mit deinem Studium durch bist, werden wir sehr, sehr viel Geld mit YouTube verdienen und dann stellen wir dich einfach an und du drehst YouTube-Dokus für uns oder so. So einfach ist das. Ja, da sage ich natürlich nicht nein, das nehme ich gerne an. Ja, wir gehen, also wenn wir am Ende des Jahres nicht 1 Million Abonnenten haben, dann wäre ich sehr, sehr enttäuscht. Dann können wir es auch gleich lassen. Genau, dann solltet ihr eigentlich aufhören mit dann, YouTube. Dann sollten wir aufhören, weil dann haben wir auch unsere Ideale verraten und unsere Ziele nicht erreicht. Na, gut, ja, schön, dann haben wir von einer Person gehört, was in den letzten 4 Monaten so passiert ist. Ja, jetzt wo ihr so Fame seid, habt ihr ja gar keinen Bezug mehr so zu den normalen Leuten. Die normalen Leute, die immer nur sagen, ja, ach, eigentlich alles okay bei mir, nicht viel passiert, während ihr dann natürlich abomäßig gerade voll durch die Decke geht, so langsam schon zu den ersten großen YouTuber-Partys eingeladen werdet, zu den Conventions. Ja, wir studieren beide auch nicht mehr so richtig. Wir koksen nur noch Kaviar, der in Champagner eingelegt wurde und so. In der Vorlesung. Genau, in der Vorlesung und auch während ich meine Hausarbeit geschrieben habe, jetzt die letzten Tage, war ich permanent auf den härtesten YouTuber-Drogen. Ich kann dann ja ganz kurz tatsächlich auch abhandeln, was seit dem letzten Podcast passiert ist. Nicht viel. Es war Silvester, da habe ich nichts gemacht, wie bereits angekündigt. Und danach habe ich tatsächlich hauptsächlich nur noch an meiner Hausarbeit gearbeitet und habe die gestern fertig bekommen und abschicken können und so weiter und bin froh, dass ich mit dem Scheiß durch bin. Ich will für die nächsten 2 bis 3 Wochen nichts mehr mit dem arabischen Frühling und Social Media im arabischen Frühling zu tun haben. Social und, Media allgemein, das ist eigentlich generell immer so eine gute Tugend. Ja, eigentlich schon, das stimmt. Ja, aber das war es eigentlich auch bei mir. Finn. Ja, mein Silvester war auch entsprechend unspannend, aber das habe ich halt auch so bewusst provoziert. Also ich habe, was habe ich gemacht? Also ich habe, um Neujahr habe ich tatsächlich irgendwie den, ich weiß gar nicht, wie es genau hieß, aber irgendwie den Volksstadel im Ersten geguckt. Einfach, es war das Erste, was passiert ist, als ich seit Monaten mal wieder die Fernsehfunktion meines Fernsehers in Anspruch genommen habe und habe gedacht, gut, jetzt sind es eh nur noch 3 Minuten bis Mitternacht, bis ich ein gescheites Programm finde, wird auch mehr Zeit vergehen, also gucke ich jetzt halt das. Und es war sehr besonders. Also ich habe sehr gelitten und entsprechend gut hat das Jahr 2017 noch angefangen. Sonst habe ich an dem Abend halt noch so versucht, so viel wie möglich für das Potenzial von 2017 zu schreiben. Und ich glaube, im letzten Podcast war es noch nicht so weit, aber ich habe sehr viel Planet Coaster gespielt. Ein Spiel, über das ich später noch mehr Worte verlieren werde, aber was mir in den letzten Wochen sehr viel Zeit, ich will nicht sagen geraubt hat, aber sehr viel Zeit von mir in Anspruch genommen hat. Ich möchte wegen Silvester noch mal einmal ganz kurz den WhatsApp-Chat-Verlauf zwischen uns zwischen 0 Uhr und 0 und 9 zitieren. Du hast geschrieben, oh mein Gott, hast du gesehen, also alles Caps Lock, oh mein Gott, hast du gesehen, dass sich die letzte Zahl am Datum gerade geändert hat? Woraufhin ich geantwortet habe, ein gesegnetes Osterfest, woraufhin ich wiederum die Antwort bekommen habe, hat Jesus gut gemacht oder so. Ja. Und das war Silvester. Aber da muss ich sagen, da bin ich echt beruhigt, dass euer Silvester auch so ruhig und bescheiden ablief. Ich habe, glaube ich, zum ersten Mal in meinem Leben Silvester nur zu zweit zu Hause mit dem Mr. Bean-Marathon und Fondue verbracht. Bean habe ich auch noch geguckt. Ja, auf Super RTL lief das. Die ganze Nacht bis 12 Uhr, glaube ich. Das habe ich dann irgendwann nicht mehr durchgehalten. Also bis zum Schwimmbad habe ich es noch geschafft, aber dann ging es irgendwann nicht mehr. Dann habe ich zu Star Trek gewechselt auf Tele5. Aber es war ein recht ruhiger und bescheidener Abend. Aber es ist, also Silvester ist ja auch nur ein Tag wie jeder andere im Jahr eigentlich auch. Vielleicht muss man einfach mal seine Silvesteransprüche ein bisschen bisschen runterschrauben. Meine Vorsätze für Silvester dieses Jahr. Ja. Aber Bleigießen und sowas hat niemand von euch gemacht, ne? Nee. Also seid ihr euch eures Schicksals für dieses Jahr ja gar nicht bewusst. Nee, ich lauf da komplett blind rein. So. Obwohl, ja, das ist ja eigentlich immer. Das habe ich im letzten Jahr auch gemacht und das ist immer schief gelaufen. Ja, das ist ja eigentlich immer der größte Spaß, wenn man dann irgendwie so ein absolut unidentifizierbares Objekt hat, das irgendwie von Vogelei bis Fahrradpumpe oder sowas irgendwie alles sein kann, was auf der Rückseite oder draufsteht. Fahrrad. Das ist dann so mega detailliert. Fahrrad hatte ich sogar mal, aber das war. Also mit viel Fantasie, man muss halt schon abstrakt denken, wenn man da irgendwie eine Zuordnung finden will. Ja, und das bedeutet dann aber auch immer nur, du hast dann irgendwie was total krasses, du hast irgendwie einen Kerzenhalter oder so. Und das bedeutet dann aber, im Büro wird es sehr heiß nächstes Jahr oder irgendwie sowas. Okay. Ey, gut, dankeschön. Ich habe beim Bleigießen mal miterlebt, wie ein 7- oder 8-jähriges Kind irgendwas gegossen hat, was dann als, ich weiß nicht, als irgendwas identifiziert wurde, bei dem einer der Hauptpunkte von was passiert im nächsten Jahr war, du wirst sehr viel guten Verkehr haben. Bezog sich natürlich auf die Autobahn. Ja, so haben wir das dann auch dem Kind erklärt. Ich habe gerade, als ich schielen gesagt habe, mich selbst daran erinnert, dass ja DSDS jetzt gestartet ist mit Shilin David. Das war so die Brücke, die bei mir jetzt im Kopf geschlagen wurde. Wir sind dabei, das zu gucken. Es wird wahrscheinlich zuerst nichts von uns dazu kommen. Aber wir lassen das jetzt erstmal so ein bisschen ziehen. Genau, wir hatten ja angekündigt, dass wir einen Podcast machen werden, wo wir uns das zusammen angucken. Aber da müssen wir noch mal sehen, was daraus tatsächlich wird. Ob wir es jetzt auch so mit Klausurenphase und so alles hinbekommen. Ja. Eine Sache, die ich übrigens noch mal erwähnen wollte, von wegen Mirko ist zu Gast. Das Video, was wir damals mit dir gemacht haben, gefällt fast allen. Es gibt nur einen Menschen, der mag ich nicht gesagt hat. Das war Mirko selbst. Genau. Ich dachte, sonst wirkt es unrealistisch, dass unsere ganzen gekauften Daumen hochs, also dass es da gar keinen Kontrapunkt gibt. Und dann wollte ich einfach mal einen runtergeben, um den Leuten zu zeigen, okay, es ist real. Ja. Und sowohl unter dem Podcast als, glaube ich, auch unter dem Video gab es so ein paar Kommentare von wegen, ach, hier Mirko, den kenne ich auch noch. Jetzt gerade im Dezember, wo dann nochmal diverse Menschen dazu gekommen sind, da, ja. Ja, es stimmt, ich bin der Let's Player, das Mirko. Das ist alles unwahr. Ja. Hier stimmt der schöne Kommentar. Na, guck mal, The Crazy Mirko 777. Ich frage mich heute noch, wofür die 777 steht. Das kann ich ihm gerne mal in einer privaten Nachricht vielleicht schreiben. Ja. Aber okay, ich wollte Spoiler, gerade. Spoiler, es ist dein Geburtsjahr. Passt. Es ist so wie Mr. Burns. Ihr Passwort für Ihre EC-Karte ist die Alter. Ja. Und dann drückt er viermal auf das Tastenbett. aber ich wollte gerade, als ihr über DSDS gesprochen hattet, nochmal meine Bewunderung für euch und euer Opfer nochmal zum Ausdruck bringen. Oh. Weil, also ich merke echt, mir ist das alles viel zu anstrengend. Auch die ganze Zeit dieses jetzt habe ich das Mikro angeschlankt, so, alles wieder gut. Ich habe auch Freunde, die belasten sich wirklich so extremst mit Miguel Pablo, mit was da alles so kreucht und fleucht auf YouTube, nur um sich dann halt nachher drüber aufzuregen. Das kann ja manchmal auch ein Hobby sein. Man braucht ja manchmal auch irgendwie negative Unterhaltung, um danach die positive mehr wertschätzen zu können und so. Aber insgesamt, mir wäre das echt viel zu anstrengend, wenn ich mir jetzt jeden Abend oder einmal in der Woche DSDS angucken müsste. Deswegen bewundere ich dieses Opfer, das ihr da tatsächlich bringt, bewundere ich sehr, dass ihr euch ja wirklich dann, ihr habt euch ja mal als Klärgrube des Internets selbst bezeichnet und dass ihr sagt, okay, damit die anderen das nicht machen müssen, damit die anderen sich nicht belasten müssen, übernehmen wir das. Wir nehmen eure Last, wir nehmen euch die Last, dass ihr das sagt, das finde ich sehr bewundernswert. Ja, ihr seid wie Jesus ein bisschen, für mich zumindest. Ja, also den Vergleich finde ich gut und berechtigt. Ja. ich werde allerdings, muss man auch ganz klar sagen, ich werde definitiv nicht jede Scheißfolge DSDS gucken. Ich habe jetzt gestern irgendwie die letzte 20 Minuten geguckt. Sobald das so ernst wird sozusagen, ist es ja eh egal. Also dann geht es ja eigentlich nur noch um diese Casting-Personen, aber die Castings selbst. Wobei es uns letzten Endes ja eh nur um Shirin David geht, von daher. Wie ganz ja, Twitter mal sehen. Auch. Wir gucken sicher so ein paar Sachen davon und werden dann im Podcast auch sehr wahrscheinlich ein paar Mal darüber reden, aber man sollte da jetzt auch nichts zu Großes erwarten von uns. Ich würde mal gerne so einen Supercut sehen, wie viele Minuten oder vielleicht sogar Stunden meiner Lebenszeit bzw. DSDS-Laufzeit wirklich dafür draufgegangen ist, dass, wie heißt er denn nochmal, nicht Matthias Optenhövel, nee, Marco Schreil, der alte Moderator von DSDS, wie viel Laufzeit wirklich der Sendung davon draufgegangen ist, dass Marco Schreil sagt, und die Entscheidung kommt jetzt. Und dann die Kunstpause. Die Kunstpause, die teilweise bis zu einer halben Minute oder so dauert. Ich hätte wirklich mal gerne einen Supercut, nur Schweigen bei DSDS, wie Marco Schreil den Gewinner oder die Person, die rausfliegt, ankündigt. Der kommt einfach sicherlich so 2 Stunden zusammen oder so. Ein sehr langes, mehrere Tage dauerndes Video. Ja. Schweigen bei DSDS. Finde ich gut. Ja. Wollen wir vielleicht von all dem weggehen und zu unserem Hauptthema kommen? Ja, bitte. Oh, es tut langsam weh. Genau, wir wollten ja vor allen Dingen auch ursprünglich heute nicht so lange machen. Jetzt hat sich der Anfang vom Podcast um 2 Stunden verschoben. Ja. Aus diversen Gründen. Das war aber auch meine Schuld, muss ich da. Ich war kein Faktor dieser Verzögerung. Genau, Finn war kein Faktor. Erst war es Mirkos Schuld und dann war es meine Schuld. Von daher sollten wir dann vielleicht jetzt zum Thema übergehen, nämlich zu unserem Jahresrückblick, unserem kulturell-medialen Jahresrückblick des Jahres 2016. Das war so schön vom kulturell-medialen Jahresrückblick des Jahres. Ja, des Jahres 2016. Man kann ja auch Sachen 5-mal sagen. Und wir fangen an mit den besten Filmen, beziehungsweise mit Film 2016. Wir haben uns einfach alle Filme, die wir gesehen haben, aufgeschrieben, über die wir gerne reden würden. Und ich würde sagen, dann fängt einfach der Gast an, der, wie ich ihn kenne, vermutlich auch die meisten Filme auf der Liste hat. Mirko. Also ich habe mir jetzt nur so 5, 6 Filme aufgeschrieben. Meine Top-Liste, die man ja manchmal so erstellt, irgendwie unter Freunden, die war auch ein bisschen länger und auch ein bisschen langweiliger. Ich dachte, ich muss jetzt hier, wenn ich schon mal eingeladen werde, irgendwo in einem Podcast zu sprechen, muss ich nicht noch zum 100. Mal sagen, dass Arrival cool ist. Das weiß ja sowieso jeder inzwischen. Deshalb habe ich einfach mal versucht, ein paar Filme rauszusuchen, die vielleicht ein bisschen spezieller sind oder die vielleicht weniger Leute kennen. Also, dass man quasi richtig einen Tipp geben kann. Oder irgendwie einen Film mehr in den Fokus rücken kann. Deswegen, nein, meine Liste ist nicht so arzi-fazi, wie sie jetzt vielleicht klingt. Ich habe einfach nur Arrival rausgelassen. Die Top 5 Arthouse-Filme des Jahres 2016, die nicht auf Deutsch sind. Genau. Okay. Also, zuallererst, ich weiß gar nicht, ob das dieses Jahr war. Nee, ich glaube gar nicht. Und dann ist ja jetzt direkt der erste Film, passt eigentlich gar nicht in die Liste. Und zwar ist es Anomalisa von Charlie Kaufman. Ich bin mir aber gar nicht sicher, vielleicht doch war er irgendwann im Frühjahr. Ich glaube, der war in diesem Jahr. Ah ja, okay, dann hat er doch eine Existenzberechtigung. Es ist ein Stop-Motion-Animationsfilm von Charlie Kaufman, dem Drehbuchautor und Regisseur von zum Beispiel Synecdoche New York, oder Drehbuch hat er noch geschrieben bei Being John Malkovich, Adaptation, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Also echt ein sehr, sehr fähiger Mann, der sehr, sehr seltsame, fremdartige Drehbücher schreibt. Also wenn man auf der Suche ist nach einer Fremdheitserfahrung im Film, dann ist Charlie Kaufman auf jeden Fall euer Mann. Und der hat jetzt zusammen mit einem erfahrenen Stop-Motion-Regisseur diesen Film gemacht, Anomalisa, bei dem es um einen, ich glaube, Motivationsratgeber-Autor geht, der halt viel durch die Gegend reist, Vorträge überall hält auf der Welt, für den aber inzwischen jede Person gleich aussieht und auch gleich klingt. Das heißt, man hat im Film quasi nur 3 Stimmen. Die Stimme der Hauptperson, alle anderen und dann eben die Stimme der Anomalie, eine Person namens Lisa, daher auch der Name Anomalisa. Er trifft einen Menschen, die plötzlich wieder eine neue Stimme hat, die er kann sich auch gar nicht erklären, aus welchem Grund für ihn irgendwie besonders ist und in die er sich dann auch direkt verliebt, und es ist quasi ein Kammerspiel, es spielt alles nur innerhalb eines Hotels, fast auch nur innerhalb eines Hotelzimmers, und es geht eigentlich auch nur um Lisa und um Michael, glaube ich, heißt die Hauptperson, und es ist halt Kaufmann-typische Melancholie, man darf auch nicht unbedingt ein Happy End erwarten, und das ist eigentlich noch milde ausgedrückt, Wie gesagt, es ist seltsam, es ist auch ein bisschen erotisch, ist vielleicht beim Puppenfilm das falsche Wort, aber auf jeden Fall nicht der richtige Film, um ihn mit der kleinen Schwester oder der Mutter zu gucken. Also da gibt es teilweise, obwohl es sich um Puppen handelt, recht freizügige Szenen. Auf jeden Fall ein ganz, ganz besonderer Film, auf jeden Fall, ganz unabhängig davon, wie ihr den am Ende findet. Ich wette, ihr habt noch nie einen Film gesehen, der so ähnlich ist wie Anomalisa. Mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Ich habe aber auch schon von anderen Leuten gehört, dass sie ihn als pointless oder als langweilig empfunden haben. Das Argument könnte ich auch mehr oder weniger nachvollziehen. Aber da sagt Anomalisa selbst, sometimes there is no lesson and that's a lesson in itself. Und wenn euch Melancholie, die ungefähr in diese Richtung geht, anspricht, wenn ihr das ertragen könnt, dass euch der Film vielleicht nicht unbedingt mit Antworten und einem Happy End beliefert, dann ist Anomalisa auf jeden Fall ein cooler Film für euch, ein kleiner Geheimtipp. Und er dauert auch gar nicht so lange, ich glaube knapp 90 Minuten. Das heißt, selbst wenn er euch gar nicht gefällt, ist die Zeit auch recht schnell wieder rum. Ja. Das ist ein Film, bei dem ich jetzt, weil du mich gerade wieder an ihn erinnert hast, gerade beschlossen habe, dass ich den wahrscheinlich heute Abend noch gucken werde. Ich weiß nicht, dass der mittlerweile auf Amazon Prime ist, Amazon Prime Video. Und ich habe das gleiche Problem wie in den letzten Jahren. Es gab sehr viel, was ich gucken wollte, was ich aber nicht geguckt habe. Und Anomalisa war da ein ganz großes Ding, weil ich da, ich glaube, im Empire-Podcast eine total gute Review zu gehört hatte, dann so ein paar Sachen darüber gelesen hatte, so ein paar kleine, und ziemlich begeistert war von dem, was ich da gelesen und gehört habe. Und jetzt von dem, was du erzählst, hört sich das wie nach einem Film an, der mich wahrscheinlich auch sehr, sehr kriegen wird, den ich gut finden werde. Und ich finde, selbst wenn er dir nicht gefallen sollte, was ich jetzt auch nicht ausschließen möchte, aber ich finde einfach die Tatsache, dass es so etwas gibt, dass es einen Stop-Motion-Animationsfilm gibt, der für Erwachsene gedacht ist, der Sexszenen enthält und so weiter, der halt so unendlich melancholisch ist, das finde ich ist an sich eine gute Sache. Das ist ähnlich wie bei dem Tim Burton Frankenweenie-Film vor 4 oder 5 Jahren oder so war das, glaube ich, halt einen Animationsfilm zu machen, der komplett in Schwarz-Weiß gehalten ist. Oder Küss den Frosch von Disney, der letzte Zeichentrickfilm, dass sie wirklich sagen, okay, wir wissen, es gucken nicht mehr viele Leute Animationsfilme, also Zeichentrickfilme, wir probieren es jetzt nochmal. Wir trauen uns mal was ganz Außergewöhnliches. Wir packen da noch 2 schwarze Hauptdarsteller rein und verdreifachen damit quasi sogar das Risiko, dass der Film nicht erfolgreich ist, was er ja dann im Endeffekt auch leider nicht war. Das finde ich ist an sich eine gute Sache, dass jemand halt ein Risiko eingeht im Film. Und allein das, finde ich, ist es schon. Auch unabhängig von den Schwächen, die dieser Film oder auch die anderen beiden Filme haben könnten, finde ich das einfach, ist das ein guter Ansatz, zu sagen, wir probieren mal was. Das stimmt. Dann würde ich jetzt einfach, okay, die Listen von Finn und mir überschneiden sich, glaube ich, ziemlich krass, weil wir beide dieses Jahr nicht viel im Kino waren. 4 von 5 Filmen. Zusammen. 4 genau. Von 5 Filmen, die auf meiner Liste stehen, haben wir zusammen geguckt, ja. Ich habe 6 Filme auf meiner Liste stehen und die 4 davon, die ich im Kino gesehen habe, habe ich mit dir im Kino gesehen tatsächlich. Ich muss wieder mehr ins Kino, dringend. Ich habe jetzt auch schon wieder so ein paar Filme, die auf meiner Liste stehen und wo ich sogar schon die Vorstellungstermine mir rausgesucht habe, zu denen ich hingehe. Das heißt, ich werde mich bessern. Kommen wir zum nächsten Film. Dann theoretisch bin ich dann, glaube ich, dran. Ja. Okay, gut. Dann komme ich mit meinem ersten Film in die Ecke und das ist dann Hail Caesar von den Coen-Brüdern. Der kam, ich glaube, im Februar oder so raus. Ja, nee, Januar, Februar, doch, so irgendwann in die Richtung. Und da ich großer Coen-Brüder-Fan bin, bin ich dann natürlich rein. Und der hat mir sehr, sehr gut gefallen. So, ich verstehe die Kritik, die daran irgendwie auch laut wurde, oder beziehungsweise die kam vielmehr. So Sachen, dass sich das einfach total zusammengestückelt und nicht zu Ende gedacht anfühlt. Aber ich mochte ihn sehr gerne. Ich fand, dass der durch die Bank weg super gespielt war. Sehr, sehr schöne, dass es sehr, sehr schöne Szenen gab. Zum Beispiel die zwischen Ralph Fiennes und Alden Ehrenreich. Ja, das war der für das mich war eh, also die beste Alden Szene. Alden Ehrenreich ist super in diesem Film. mit der Spaghetti-Nudel, mit dem Lasso. Das ja, war wirklich eine der besten Szenen, ja. So. Aber auch dieses Ganze, wenn es bloß so einfach wäre, was im Englischen halt. If it were so simple. Would it was so simple? Oder so. Das ist super gut. Also allein diese Szene sollte man einfach mal im Zweifel eingeben bei YouTube: Hail Caesar, Alden Ehrenreich, Ralph Fiennes, und dann findet man die Szene, glaube ich, schon. It's complicated. Das ist super gut. Ja. Den habe ich zufällig auch auf meiner Liste. Dann, okay, das aber ist gut. Ich hab eine kleine Enttäuschungs-Flop 5 gemacht und da ist Hail Caesar tatsächlich dabei. Ich fand, die Trailer sahen so vielversprechend aus und ich meine, die Zeit, ich mag generell alles, was irgendwie in den 20ern, 30ern, 40ern, 50ern spielt. Also eigentlich hätte man da für mich gar nicht so viel falsch machen können und es stimmt auch, der Film macht eigentlich auch nicht wirklich viel falsch, aber ich finde, er macht eben auch nicht wirklich viel besonders gut. Also es gibt viele nette Ideen, wie zum Beispiel diese ewig lange Musical-Einlage mit Channing Tatum, verkleidet als Matrose in dieser Bar, was eine coole Idee ist und es ist auch immer perfekt besetzt jeweils, aber fast keine Szene hat wirklich eine Pointe. Gerade, also da ist eigentlich diese Szene mit dem Matrosen und dem Musical das beste Beispiel. Die geht richtig lang, die dauert 10 Minuten sicherlich und hat einfach, man wartet immer, okay, wann kommt denn jetzt der Witz? Was ist der Witz an dieser Szene? Und es kommt nichts, es gibt keinen Witz. Es geht dann einfach weiter und dann bist du im nächsten Setpiece und dann hast du da irgendwie Scarlett Johansson, die auch in einer eigentlich viel zu langen Montage irgendwie ein bisschen Wasserakrobatik macht und du denkst, okay, worauf läuft das jetzt hinaus? Nein, es läuft eigentlich auf überhaupt gar nichts hinaus. Du hast das Gefühl, der Film dümpelt von einer pointenlosen Sequenz in die nächste und irgendwann ist er dann einfach vorbei, ohne dass insgesamt wirklich irgendetwas Zusammenhängendes passiert wäre. Okay, man hat da so einen groben, großen Plot um George Clooney herum und die Kommunisten, wenn man so viel verraten darf. Und das fand ich war eigentlich auch das Beste am Film, wie sich das dann auch am Ende mit Alden Ehrenreich, wie sich das verwoben hat, wie man gemerkt hat, okay, ein bisschen hängt das schon zusammen, aber alles dazwischen fühlte sich für mich irgendwie eher nach Füllmaterial an. Und das fand ich für die Coens recht enttäuschend, weil ich denke, dass sie hätten es besser machen können. Es ist definitiv nicht ihr bester Film und ich fand auch den letzten Inside Llewyn Davis besser, also ein ganzes Stück besser. Es ist wirklich einer der Filme, die ich wirklich liebe. Aber ich fand den halt trotzdem super. Ich fand es auch gar nicht schlimm, dass halt in dem Sinne nicht viel passiert ist. Und es war von den beiden ja auch so ein bisschen so eine Liebeserklärung an das alte Hollywood. So. Und ich fand den vor allen Dingen auch visuell sehr, sehr schön. Der hatte einige richtig, richtig tolle Bilder, finde ich. Und was ich ganz interessant finde, ich weiß gar nicht, wo irgendjemandem das mal aufgefallen ist, aber Channing Tatum ist so ein bisschen der Modern-Day, ja, Gene Kelly oder Fred Astaire. So kann singen, kann tanzen und kann schauspielern. Und das alles ziemlich gut. Ja. Finn, willst du noch was dazu sagen? Ich glaube, ich bin ziemlich gut bei euch beiden angesiedelt. Also ich fand den Film auch gut, auch visuell interessant, auch vom Stil her. Also dieses Golden Age noch mal richtig einzufangen, fand ich sehr gut. Es wird definitiv nicht einer meiner absoluten Lieblingsfilme, aber es ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die sich gelohnt hat. Ich finde, das Problem ist halt eigentlich nur, dass der Film so vielversprechende Ansätze hat. Hätte er die nicht, fände ich es vermutlich auch gar nicht so ärgerlich. Aber ich meine, es gibt ja diese große Metapher irgendwie mit, dass Josh Brolin irgendwie so ein bisschen Jesus-mäßig da von einem zum nächsten geschickt wird, von allen fertig gemacht wird, immer nur geben muss, geben muss, geben muss und dann abends noch irgendwie zum Pater geht und nochmal ihm nochmal beichtet, dass er irgendwie geraucht hat und irgendwie, dass er manchmal wütend wird auf der Arbeit oder so, dass man halt irgendwie das Gefühl hat, er ist so das große Opfer, der Produzent in Hollywood generell ist das große Opfer der Schauspieler und der nimmt die ganze Last auf sich, so wie ihr mit Ultralativ eigentlich. Das ist genau die richtige Metapher. Und das sind halt echt so coole Ideen. Auch ich fand die Szenen mit Frances McDormand richtig cool. Sie ist ja irgendwie die Cutterin, die ständig am Rauchen ist und dann wird ihr Schlips in die Cuttermaschine reingezogen und so. Das sind echt coole Szenen. Ja. Und auch hier die Doppelbesetzung von Tilda Swinton fand ich eine richtig gute Idee. Und wenn man dann halt gerade so ab und zu Höhepunkte zwischendurch hat, dann stinkt der Rest dagegen halt doch irgendwie sehr ab. Und dann fällt quasi, das Gefälle ist dann größer. Die Enttäuschung wird dann größer. Und deshalb ist es eben auch nicht auf der Flop, sondern auf der Enttäuschungs-5. Ja. Ich glaube, der Film würde tatsächlich eine gute Miniserie abgeben. So ein bisschen ausgeweitet und so weiter und so fort. Ja. Aber ich glaube nicht, dass es passieren wird, so die Coen-Brüder sind, glaube ich, nicht so die Menschen, die tatsächlich Serien machen. So, denen gefällt ja, also bei Fargo ist es ja wohl sogar so, dass sie sagen, ja, finden wir ganz nett, aber persönlich gefällt uns das jetzt gar nicht so krass gut. Naja, wir hängen uns schon wieder total auf. Ja, das war krass. 5 Minuten pro Film, 5 Minuten pro Punkt, genau. Ist das Maximum. Gut, dann Mirko, der nächste Punkt von deiner Liste. Genau, der nächste Punkt auf meiner Top-Liste ist The Handmaiden von Park Chan-wook oder zu Deutsch Die Taschendieben. Ganz seltsam übersetzt, ja, ergibt auch nicht wirklich viel Sinn im Kontext des Films. Ist noch relativ frisch die Erinnerung bei mir, weil ich den erst vorgestern gesehen habe. Vielleicht. Der ist auch erst letzte Woche rausgekommen, oder? Okay. Ich glaube, der ist erst am Donnerstag rausgekommen. Also in Deutschland erst in diesem Jahr erschienen. Aber ich weiß, international war der ja auch schon und auf den Festivals war er ja auch schon 2016. Deshalb habe ich den da einfach Festivals mal reingemogelt. Ja, passt schon. Also auf Festivals ist der schon gelaufen und zumindest in Korea, glaube ich, ist er auch schon 2016 erschienen. Aber nur Süd. Es ist der Film vom Regisseur Park Chan-wook, der auch Oldboy zum Beispiel gemacht hat oder ich glaube zuletzt Stoker, den ich auch sehr unterschätzt finde. Sein einziger bisher amerikanisch produzierter Film mit Nicole Kidman und Mia Wasikowska. Sollte man sich auf jeden Fall auch mal anschauen, wenn man die restliche Vita von Park Chan-wook mag. Aber ich finde echt, The Handmaiden ist seit Oldboy sein bester Film eigentlich. Du hast halt diese typisch geniale Bildsprache für Park Chan-wook, irgendwelche Übergänge, die total viel Sinn ergeben, also die nicht einfach nur, du hast Visuals, die nicht einfach nur visuell toll sind, sondern auch immer der Geschichte zuträglich sind und immer kleine Metaphern, kleine Vergleiche und sowas darstellen. Du hast coole Schauspieler, die ich natürlich alle nicht kenne, es waren glaube ich nur Südkoreaner und Japaner. Du hast eine Geschichte, die wirklich unkonventionell erzählt ist, man sieht den Film irgendwie eine Stunde lang und denkt dann kurz, er sei an dieser Stelle vorbei. Dann beginnt der Film aber komplett von vorne und man sieht die Geschichte noch einmal, aber aus einem anderen Blickwinkel. Und da es in der Geschichte darum geht, dass sich eigentlich alle gegenseitig belügen oder betrügen, hat man wirklich einen Twist nach dem anderen. Und wenn man gerade glaubt, man hätte den Twist erkannt, stellt sich heraus, dass der Twist doch kein Twist ist und so weiter. Das heißt, obwohl es scheinbar eine recht repetitive Handlung hat, ist der echt durchweg total spannend. Und ich weiß gar nicht, ob das überhaupt schon mal ein Film jemals so gemacht hat, dieselbe Geschichte, Reservoir Dogs vielleicht so ein bisschen, dieselbe Geschichte mehrmals zu erzählen, aber quasi, dass sie sich jedes Mal, dass jedes Detail, das man im vorherigen Durchgang einfach so hingenommen hat, im zweiten Durchgang und dann im dritten, nochmal eine ganz, ganz andere Bedeutung hat, nochmal irgendwie Teil der anderen Geschichte ist. Das fand ich richtig, richtig gut. Man sollte allerdings, das ist ähnlich wie bei Anomalisa, nicht mit seiner Mutter oder kleinen Geschwistern und generell vielleicht nicht mit Geschwistern in diesem Film gehen. Ich bin gerade auf der IMDb-Seite. Ich möchte einmal ganz kurz die, wie viele sind das? Die 5 von 91 Plot-Keywords vorlesen, die hier sind. Lesbianism, Explicit Sex, Female Nudity, Lesbian Kiss, Bare Breasts. Ja, das trifft solche Filme ganz gut. Guckst du also? Hallo Internet! Und man braucht vielleicht auch so ein bisschen, also ähnlich wie Anomalisa ist auch das hier eine totale Fremdheitserfahrung, was so asiatische Kultur angeht. Also man kann sich schon mal einstellen auf die eine oder andere tentakelige, den einen oder anderen Tentakel auf einem weiblichen Körper zu sehen. Aber wenn man generell offen ist für asiatisches Kino, dann ist The Handmaiden auf jeden Fall ein Must-See. Und eigentlich auch für alle anderen Menschen, die... Also hinter uns im Kino saß so eine Gruppe älterer Damen, die wohl dachte, ach, die Taschendieben, das ist sicher so ein netter Ken Follett-Film irgendwie. Irgendwelche, so ein netter Historienfilm oder so. Die waren dann natürlich schon so spätestens nach der ersten halben Stunde komplett desillusioniert und wollten dann eigentlich auch gehen und waren dann ganz schockiert, als der Film nicht nach einer Stunde endete, sondern nochmal komplett von vorne anfing. Und sie waren total fertig. Dann kam noch ein Teil 3 und sie waren dann fingen die ersten Leute an, das Kino zu verlassen. Ist sicherlich nicht für jedermann geeignet, aber Ja, mir hat er sehr gut gefallen. Park Chan-wook ist ja, also ich habe zugegebenermaßen bis jetzt nur Oldboy von dem gesehen, was ich auch so ein bisschen bereue, und ich muss ganz, ganz viel Kram von dem nachholen, weil ich Oldboy halt fantastisch finde. Und wir haben vorhin schon Hooked erwähnt, Robin von Hooked ist riesiger Fan von Park Chan-wook, also der ist quasi totaler Fanboy und hat sich sehr auf diesen Film gefreut, und alles, was ich bis jetzt gehört habe, fand ich auch sehr gut. Es gibt ja auch noch so Filme wie hier Joint Security Area und so weiter von dem, die ich auch unbedingt alle nochmal gucken wollte. Und das ist so ein Regisseur, der ja ganz krass, ja, der viel zu unbekannt ist, habe ich das Gefühl. So im Westen. Das ist jemand, der tolle Dinge macht. Oldboy sollte man auf jeden Fall gesehen haben, aber wichtig, das Original. Ja, ja, nicht der Josh Brolin. Ganz, ganz wichtig. Ja. Genau. okay. Kommen wir zum nächsten Film. Finn. Mein nächster Film wäre schon Rogue One, A Star Wars Story. Wollen wir den vielleicht ans Ende stellen, weil ich weiß, da werden wir zumindest, also den können wir nicht so schnell abhandeln, weil ich da weiß, dass es hier unterschiedliche Meinungen dazu gibt. Dem nächsten Film, den ich auf meiner Liste habe, gibt es wahrscheinlich auch verschiedene Meinungen. Ja gut, dann mache ich jetzt erst nochmal was. Gut, dann nicht. Und dann mache ich quasi einen Double Bill, und zwar aus Audrey and Daisy und Amanda Knox. Das sind zwei Netflix-Dokumentationen, die, glaube ich, am gleichen Tag rausgekommen sind und die ich tatsächlich auch direkt hintereinander geguckt habe. Die eine ist sehr empfehlenswert, die andere kann man sich auch angucken. Die sehr empfehlenswerte ist Audrey and Daisy. Das ist eine herzzerreißende, an einigen Stellen sehr, sehr krasse, sehr, sehr traurige Dokumentation über so Internetmobbing und Slutshaming und auch sexuelle Belästigung via Internet und unter Jugendlichen und sexueller Missbrauch unter Jugendlichen. Das ist schon ziemlich krass und ziemlich heftig. Da geht es um die Geschichten von mehreren Mädchen, die halt ja teilweise Sachen erlebt haben, dass sie betrunken gemacht wurden und dann von Mitgliedern des Footballteams vergewaltigt wurden und so weiter und so fort. Also amerikanische Geschichten, alles. Das ist schon ziemlich krass. Lohnt sich aber auf jeden Fall, sich das anzugucken. Das ist eine ganz, ganz tolle Dokumentation. Die andere Dokumentation ist Amanda Knox. Die Geschichte einer Mörderin oder vielleicht auch nicht Mörderin, das bleibt unklar, die einen bestialischen Mord zusammen mit ihrem Freund in Italien begangen haben soll, als Studentin da vor 10 Jahren, bisschen mehr vielleicht sogar, und wo um diesen ganzen Fall international großes Aufregen war, so irgendwie eine Amerikanerin, der man das nicht zutrauen würde, die in Italien irgendwie ihre Mitbewohnerin bestialisch umgebracht haben soll und die ja dann von den Medien total dämonisiert wurde und so. Ja, also wer so blaue Augen hat, der muss bösartig sein. Das ist nun mal so. Ja. Ja. Und ja, kann man sich angucken. Sind so ein paar Lücken drin. So ein paar Charaktere werden merkwürdig dargestellt. Es werden so ein paar Sachen, wo man sich fragt, warum erzählt ihr uns das nicht, nicht erzählt, aber ist trotzdem immer noch ganz gut. So, das wären die beiden Sachen. Dann, Mirko, was hast du noch auf deiner Liste und wie viel hast du noch auf deiner Liste? Ach, nicht mehr so viel. Warte, dann mache ich ganz schnell. Gut. Toni Erdmann steht eigentlich als nächstes auf der Liste, aber ich habe das Gefühl, da wurde eigentlich auch schon multimedial schon genug drüber berichtet. Ja, das ist deutscher Oscar-Kandidat. Genau, eigentlich kein Geheimtipp mehr, deshalb würde ich euch einfach mal empfehlen. Ich habe krasserweise in einem amerikanischen Podcast neulich ein amerikanischer Podcast, in dem sonst wirklich eher populäre Filme und so weiter besprochen werden, wo dann aber auch ein Jahresrückblick gemacht wurde, wurde auch dieser Film erwähnt, Toni Erdmann. So von wegen, ja, German Film, total lustig, hat eine der interessantesten Nacktszenen des Jahres. Kann man so sagen, ja. Und ich muss den auch noch gucken, ich bin da sehr gespannt. Krass, bisher in jedem meiner Filme gibt es eine Nacktszene. Und ich sehe sogar in den nächsten drei kommen sogar auch noch nackt sehen. Oh Mann. Das ist ja so dein Thema für 2016. Genau, gewesen. Filme, in denen Menschen nackt sind. Ja, also lest euch einfach nochmal von eurem Lieblingskritiker, die Toni Erdmann-Rezension durch. Der wird schon die Genialität dieses Films erkannt haben, denke ich mal. Und auf jeden Fall angucken. Aber nicht angucken wiederum. Ich finde, der Trailer suggeriert da einen vollkommen falschen Film. Wenn ihr irgendwie so ein nettes Familienkomödchen à la deutsche Familienkomödie, deutsches öffentlich-rechtliches Fernsehen erwartet, dann ist Toni Erdmann mit einer Laufzeit von 2-3 Viertelstunden vielleicht doch der falsche Film für euch. Also man muss sich schon drauf einlassen können und man darf nicht, vielleicht nicht unbedingt gerade nach was Kurzweiligem suchen. Aber dann ist Toni Erdmann auf jeden Fall der Film für euch. Ja, und dann habe ich als nächstes noch ganz schnell The Neon Demon von Nicholas Winding Refn. Habe ich das Gefühl, es ist ziemlich untergegangen. Generell tut mir das echt leid für Nicholas Winding Refn, dass es gibt ja diese Geschichte, dass er Drive eigentlich nur gedreht hat, weil er mal einen kommerziellen Film brauchte, quasi einen Tentpole, um dann seine nächsten zwei Filme noch mit durchzuziehen. Und dass er selbst eigentlich gar kein großes künstlerisches Interesse hat an Drive, dass er das eigentlich nur wirklich gemacht hat aus finanziellen Gründen. Jetzt feiern alle total Drive ab und Only God Forgives, der Film danach, wurde ja sehr, sehr schlecht besprochen und bei Neon Demon war das jetzt auch nicht so viel besser. Dabei finde ich, hat der Film das eigentlich durchaus verdient. Neon Demon hat echt wunderschöne Bilder, eigentlich wie jeder Nicholas Winding Refn Film. Ja, wie gesagt, man muss explizite Nacktheit erwarten. Es gibt eine sehr, sehr unangenehme Nekrophilie-Szene. Ich möchte nicht genau spoilern, was passiert, aber das ist auf jeden Fall nichts für zart Beseitete und auch das Ende. Das ist so ein bisschen wie, es gibt so Filme, bei denen deutet sich der Horror erst sehr, sehr lange psychologisch an und in den letzten 10 Minuten wird alles, was psychologisch aufgebaut wurde, entlädt sich physisch. Und so ist das bei The Neon Demon auch. Also du hast einen recht langsamen Einstieg. Der Anfang ist auch noch recht Drive-esque. Da geht es eigentlich um eine Romanze, irgendwie nachts mit dem Auto durch die Stadt fahren auf einem Hügel und dann da irgendwie Händchen halten, den Sternenhimmel angucken. So. Der Anfang ist noch recht harmlos, sag ich mal. Und wenn man dann das Ende dagegen hält, ist das an Surrealität und Brutalität eigentlich ein komplett anderer Film. Und Keanu Reeves spielt mit. Das könnte vielleicht auch ein Grund sein für den ein oder anderen Keanu Reeves-Fan. Hat eine sehr, einfach mal reingucken. Ihr werdet ja dann schon sehen, inwiefern er in diesem Film vorkommt. Auf jeden Fall, wenn man die restlichen Filme von NWR, wie er genannt werden möchte, wie er auch jetzt sein eigenes Logo entwickelt hat, das er in Vor- und Abspann packt, wenn man seine restlichen Filme mag, dann ist Neon Demon auf jeden Fall, sollte man sich auf jeden Fall angucken. Und auch sonst, wenn man so Interesse hat am Modelgeschäft in Hollywood und in den USA, dann ist das auch auf jeden Fall ein guter Tipp. Ja. Kontrovers diskutierter Film tatsächlich. Aber ja, es gibt sehr viele Menschen, die da sehr, sehr starke Gefühle für haben in verschiedene Richtungen. Ja, das ist, kann man Hashtag gut so sagen. Nekrophilie. Ja. Starke Gefühle. Ja. Nee, okay, über was wollen wir jetzt als erstes reden? Über Fantastische Tierwesen oder über Rogue One? Ich glaube, bei Fantastische Tierwesen sind wir alle noch eher auf einer Wellenlänge, könnte ich mir vorstellen. Lass uns erstmal über den reden. Okay. Ja, das war, eigentlich ist es eine Mogelpackung, weil wir beide, also Paul und ich, den gar nicht 2016 geguckt haben, sondern erst 2017. Aber es ist ein Film aus dem Jahr 2016, ja, das passt schon. Aber den Film an sich muss man auch nicht vorstellen. Es ist eigentlich jedem bekannt. Ich persönlich fand die ersten Trailer eher schlecht, weil mich unter anderem das CGI so angeödet hat. Und in einem der ersten Trailer wurde auch die ganze Zeit dieses Hedwig-Theme angedeutet, so von wie so, oh, es ist wieder Harry Potter. Aber der Film an sich hat gekonnt gut von Harry Potter Abstand gehalten. Also zwar regelmäßig referenziert, weil es halt immer noch dieselbe Welt ist, aber nicht irgendwie so dauernd irgendwie im Hintergrund läuft dann, weiß ich nicht, Lucius Malfoy als Kind rum, was zeitlich überhaupt keinen Sinn gemacht hätte. Aber und auch vom Ort her. Ja, also es spielt halt in den USA. Aber Ich hatte schon Angst, weil die erste Szene ist eigentlich, ist glaube ich das normale Logo, Fantastische Tierwesen, wie es auch bei Harry Potter immer in den Wolken steht. Und dann hörst du halt im Hintergrund den Hedwig-Theme schon. Und ich denke so, oh Gott, nein, jetzt ist es einfach nur Harry Potter minus eins. Dann hat mich der Film doch eigentlich ganz gut überrascht. Es ist jetzt sicherlich nicht mein Lieblingsfilm aus der ganzen Harry Potter-Reihe. Bei weitem nicht, aber es ist auch bei weitem nicht der schlechteste. Ich finde tatsächlich, also ich mochte den richtig, richtig gern und ich finde ihn auch besser als viele von den Serien aus der von den Filmen aus der Hauptserie. Ja, gut, mir hat er halt echt richtig, richtig gut gefallen. Mich hat er total abgeholt. Zum einen, weil ich Harry Potter unfassbar liebe, so diese ganze Welt. Und das super fand, dass dann halt hier nochmal eine andere Zeit gezeigt wurde, ein anderes Land, andere Begebenheiten. Ich fand, dass der Film wirklich auch visuell super gut war, super schön war. Ich mag auch die 20er Jahre im Allgemeinen total gerne als Setting für alles. Von da hat mich der Film super abgeholt. Und ich war, ja, sehr, sehr angetan davon. Mhm. Auf jeden Fall. Also das, was mich am meisten so ein bisschen genervt hat, ist einerseits, dass ich den Twist, über den wir am besten nicht so viel reden wollen, sofort gesehen habe. Das heißt, na gut, das ist aber auch, es ist eigentlich bei mir so ein dummer Zufall gewesen, dass ich den gesehen habe, aber ja. Aber es ist halt trotzdem passiert. Das CGI fand ich an manchen Stellen halt wirklich nicht gut. Was für mich auch so ein bisschen das Setting der 20er Jahre so ein bisschen kaputt, oder das waren die 20er, ne? Ja. Oder die 30er. Ja, das waren oder was 20er. Auch immer. So ein bisschen kaputt 20er. Gemacht hat, weil das dann halt so künstlich, so synthetisch wirkte. Und für mich hatte der Film viel zu viel Plot-Convenience. Also wir laufen durch ganz Manhattan und plötzlich rechts von uns ist eines dieser Tiere. Das fand ich dann teilweise schon ein bisschen billig. Ich finde, mein größter Kritikpunkt ist tatsächlich, dass das Ende sich so ein bisschen überhetzt anfühlt. Also so sehr, sehr gehetzt und passiert dieses und jenes und das. Oder zumindest so kurz vorm Ende sozusagen, der Endkampf sozusagen. Aber ansonsten habe ich halt wirklich nicht viele Kritikpunkte an dem Film. Und ich bin vor allem auch sehr, sehr gespannt, was die jetzt mit den anderen 4 Filmen, die noch kommen werden, glaube ich, machen werden. Es gibt ein Casting, was in den nächsten Filmen relevant sein wird, wo ich nicht weiß, was ich davon halten soll. Da bin ich so ein bisschen skeptisch, aber muss man mal sehen. Mirko, du hast den ja sicher auch gesehen. Denkst du über Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind? Also eben dieses Casting war einer der wenigen Momente, wo ich tatsächlich überrascht war während des Films und wo ich mich dann auch tatsächlich gefreut habe. Ich muss sagen, mir hat Fantastische Tierwesen echt nicht gut gefallen. Der einzige Harry Potter Eintrag, der mir weniger gut gefallen hat, war eigentlich der Halbblutprinz. Und den mag ich wirklich gar nicht. Deswegen war ich da echt ziemlich ernüchtert. Ich fand den Soundtrack im Vergleich zu Harry Potter ziemlich austauschbar. Ich fand die Tricks nicht besonders gut. Wobei, die Soundtracks von Harry Potter waren nur in den ersten 2 gut. Danach hat der Komponist irgendwie andauernd gewechselt. Alles, was Also ersten 3 war John Williams noch und der dritte Soundtrack ist richtig gut. Ja, oder die ersten 3. Aber alles, was danach passierte, ist auch so your average action movie. Nein, das würde ich nicht sagen. Also für den 4. Teil stimmt das vielleicht, der ist mir auch wenig im Kopf geblieben, aber ich meine, so Themes wie das Umbridge-Theme oder dieses Dumbledore's Farewell, wo die ganzen Schüler mit den Zauberstäben die Lichter in den Himmel und so schießen, da gab es schon so ein paar coole Stücke. Und ich meine, die letzten beiden Filme waren von Alexandre Desplat, der, naja, schon alles andere macht als random Action-Movie, dessen Themes ja eigentlich fast eher dafür kritisiert wurden, dass sie eigentlich für die Handlung zu ruhig, zu traurig und zu wenig Motiv komponiert sind. Ich finde trotzdem, dass das auch so ganz im Allgemeinen die ersten 3 Harry Potter-Filme die besten bleiben. Und ich fand dann so richtig gut von den Harry Potter-Filmen, finde ich tatsächlich eigentlich nur 1, 2, 3 und 7. Ja, so da könnte vielleicht 6 mitgehen. 6 und 8 finde ich alle ziemlich schrecklich. Nee, also richtig furchtbar finde ich eigentlich keinen von denen. Wenn, dann war das immer nur eine Enttäuschung. Und so war es eben jetzt auch bei Fantastic Beasts. Da eben auch wieder. Ich denke, okay, die Story hat so viele coole Ansätze. Ich finde es an sich richtig gut. Das war ja mein Hauptkritikpunkt an Star Wars 7. Da wurde zu viel wieder abgepaust, geremaked. Der fühlte sich fast gar nicht an wie eine Fortsetzung, sondern eher wie ein Reboot der Serie. Und hier, das kann man Fantastic Beasts überhaupt nicht vorwerfen. Als Star Wars 7 wird mittlerweile auch als Soft Reboot bezeichnet. Das ist vielleicht tatsächlich gar keine so schlechte Bezeichnung. Genau, man lässt Sequel und Remake irgendwie ineinander fließen und das ist dann irgendwie Episode 7. Und das ist etwas, das kann man Fantastic Beasts, finde ich, überhaupt nicht vorwerfen, weil der sehr weit entfernt ist von Harry Potter, wie ihr ja gerade auch schon sagtet. Aber ich finde es einerseits problematisch, dass du halt zwei komplett unterschiedliche Storystränge hast, die sich fast nicht überschneiden, außer dann eben zum Schluss. Es ist mir, also ich fand, da wurde überhaupt gar keine Beziehung aufgebaut zwischen Credence und Newt Scamander. Deshalb fand ich, das Ende hat mich jetzt nicht wirklich mitgenommen, weil ich dachte, okay, die zeigt mir hier zwei vollkommen verschiedene Filme und am Ende gibt es eine Überschneidung und das soll dann für mich im Großen und Ganzen einen runden Film ergeben, was es für mich nicht wirklich tut. Dann fand ich, fühlte sich auch die Newt Scamander-Plotline zu sehr nach und dann und dann und dann an. Du hast wirklich wie in einem Videospiel, sagst du, okay, wir haben 5 Wesen und wir arbeiten jetzt eins nach dem anderen ab und die werden alle auf verschiedene Art und Weise eingefangen, aber das ergibt nicht wirklich, man hätte die Reihenfolge vertauschen können und es hätte im Drehbuch narrativ nicht viel geändert eigentlich. Ich mochte die Schauspieler alle sehr, sehr gerne, aber ich finde, selbst Newt ist relativ blass geblieben. Da wurden so Sachen angerissen, wie der hatte da vielleicht mal was mit der Oma von Bellatrix Lestrange, aber da merkt man halt, okay, sie lassen sich irgendwie für die nächsten 4 Teile noch irgendwelche Handlungsstränge offen. Das macht jetzt aber den ersten Teil nicht wirklich besser. Ja, oder im Zweifel auch für noch mehr Teile. So. Wer weiß. Ich bin mal gespannt. Also ich, wie gesagt, ich mochte den, oder wie man merkt, ich mochte den scheinbar sehr viel lieber als ihr beiden. Es wurde gerade schon Star Wars erwähnt. Ich weiß nicht, wie viele, oder hast du noch irgendwelche anderen Filme außer Rogue One auf deiner Liste, Mirko? Warte, dann mache ich ganz, ganz schnell, okay? Die Mitte der Welt ist ein deutscher Coming-of-Age-Film, aber kein Coming-out-Film, obwohl es um einen schwulen Jugendlichen geht. Das ist, glaube ich, eine Buchverfilmung von dieser Person, die jetzt auch Rico, Oscar und die so und so Diebstahlstein, whatever gemacht hat, ist ein angenehm ernster, ein Film, der Jugendliche ernst nimmt, ein Film, der Jugendliche Liebe ernst nimmt, ein Film, der auch zum Ende hin wirklich richtig emotional wird, also selbst wir dann als Erwachsene, mehr oder weniger erwachsene Menschen im Kino mussten schlucken, bei dem, was am Ende passiert, richtig gut besetzt und ähnlich wie auch bei Fatih Akin-Film, auch wenn ich Chick jetzt nicht in der Liste habe, aber den fand ich auch eben wieder. Auf so eine gewisse Art und Weise merkt man da, dass sich das nicht nach dem Average German Film anfühlt, dass da jemand eine Handschrift hat. Egal, ob man die jetzt mag oder nicht, aber dass der Film halt nicht nach so deutschem Einheitsfilm sich anfühlt. Und das ist bei Die Mitte der Welt auch so. Da merkt man, okay, da ist ein Regisseur, der hat eben, der hat eine eigene Regie-Handschrift. Und das fand ich an Die Mitte der Welt sehr, sehr gut. Und Milky Chance hat einen Gastauftritt. Hey! Hey! Dann habe ich noch übrigens ganz kurz, ein österreichischer Regisseur, der das gemacht hat, Jakob M. Erwer. Allerdings, ja, basiert auf einem Buch von Andreas Steinhöfel, bekannter deutscher Autor. Nicht zu verwechseln mit Matthias Schweighöfer. Oder bla bla bla Optenhöfel, egal. Matthias Optenhöfel. Machen wir weiter. Dann habe ich hier als nächstes auf der Liste, das Licht ist ausgegangen, wartet, ist es wieder da. Okay, Swiss Army Man, genau, mit Daniel Radcliffe und Paul Dano. Den muss ich immer noch gucken. Also ich mag eigentlich Fäkalhumor überhaupt nicht. Damit ist der Film, wird mir eigentlich schlagartig unsympathisch. Ich kann auch gar nicht sagen, woran es liegt. Ist einfach eine persönliche Präferenz von mir. Und Swiss Army Man beinhaltet fast nur Fäkalhumor. Verbindet das aber auf so eine schlaue Art und Weise mit so wirklich deepen Themen. Ich habe mal in der Kritik gelesen, man hat nachher das Gefühl fast, dass das Infantile und das Philosophische unweigerlich zusammengehört. Und dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Es hat mich in diesem Fall fast überhaupt nicht gestört und der Film hat wirklich ein wunderbares Set-Design. Es sieht alles so ein bisschen aus nach Michel Gondry, selbst gebastelt. Irgendwie, du hast eine wunderschöne Szene in einem Bus, der nur aus Ästen gebastelt ist, wo alle Schauspieler auch unfassbar schlecht verkleidet, irgendwie als Frau mit roten Dreadlocks, sich da begegnen und irgendeine Szene nachspielen, die Paul Dano mal im echten Leben erlebt hat. Und es ist trotzdem, obwohl alles so fake ist und so schlecht aussieht und so gebastelt quasi, ist das unfassbar berührend. Es gibt eine tolle Jurassic Park Szene, ohne zu viel zu verraten, was da passiert. Der Soundtrack ist komplett a cappella und auch richtig, richtig gut. Und genauso wie bei Anomalisa muss ich wieder sagen, alleine, dass es einen Film gibt, bei dem eine der Hauptperson eine Leiche spielt, die man als Schweizer Taschenmesser benutzen kann, finde ich wieder so unkonventionell, dass ich es einfach toll finde, dass solche Filme produziert werden. Dass es jemand gibt, der sagt, okay, ja, da würde ich mein Geld rein investieren. Ich glaube, der wird ganz gut. Und dann wird er auch noch ganz gut. Also diese beiden Daniels heißt, ist, glaube ich, ich wirklich wollte gerade sagen, Daniel Kwan und Daniel Scheinert, die den Film zusammen geschrieben haben, die den Film, die haben, glaube ich, im Prinzip alles gemacht bei diesem Film. Ja, haben die schon mal was davor gemacht? Und verkaufen selbst beim Kino die Tickets. Nicht viel. Genau, so ungefähr. Nee, die haben, glaube ich, die haben so ein paar Sachen vorgemacht, aber die sind halt beide Mitte 20 so. Die sind super, super, also die haben so ein paar Filme gemacht, auch alle zusammen, glaube ich. Aber eher so Kurzfilme, das war jetzt deren erstes größeres Projekt. Und ja, das ist ein Duo, was, glaube ich, in Zukunft sehr, sehr beeindruckende Filme machen wird. Ich habe sehr, sehr viel über diesen Film gehört, gelesen. Muss ich unbedingt noch gucken. Ich weiß, dass die beiden Daniels in einem Interview irgendwann mal gesagt haben. Dann haben sie halt auch noch Daniel Radcliffe. Warum heißt gerade Daniel? Genau, drei Daniels. Stimmt. Die haben irgendwann mal gesagt, dass sie wollten, dass bei diesem Film beim ersten Furz alle lachen und beim letzten alle weinen. Ja, das könnten sie hinbekommen. Das finde ich ein sehr schönes Zitat. Und jetzt können da alle reingehen. Ich habe tatsächlich eine kleine lustige Geschichte zu diesem Film. Eine Freundin von mir wollte mit jemandem ins Kino gehen und hat mich dann so gefragt, ey, hier, ich will mit XY ins Kino. Wo könnte ich reingehen? Und ich meinte dann so, ja, keine Ahnung, was läuft gerade da, wo du bist? Und dann hat sie mir das geschrieben und war so, ja, Swiss Army Man kannst du dir angucken, der soll ziemlich gut sein. Ich habe danach eine Nachricht bekommen, der Film war sehr gut, der hat uns auch beiden gefallen, aber das ist kein guter Film für ein Date. Das ist allerdings wahr, ja, dafür vielleicht doch zu infantil, ja. Ja, zu meiner Verteidigung, ich wusste vorher nicht, dass es ein Date sein sollte, also es tut mir im Nachhinein sehr leid. Gut, weiter. Okay, dann. Was hast du noch auf deiner Dann habe ich jetzt nur noch 10 Cloverfield Lane auf der Top-Liste. Enthält keine Nacktszene. Enthält keine Nacktszene. Man erwartet vielleicht, also gerade weil er Cloverfield heißt, das hat eine total verrückte Produktionsgeschichte. Der Film sollte eigentlich The Cellar heißen, glaube ich. Oder The Keller, oder es sollte um einen Keller gehen. Und wurde dann aber, weil nachher die Produzenten irgendwie meinten, okay, nee, unter diesem Namen und es hat kein Franchise und so, das können wir nicht vermarkten, nennen wir es 10 Cloverfield Lane und drehen ein ganz unpassendes Ende dazu nach und hängen das einfach dran und schwenken am Ende einmal mit der Kamera nach unten auf einen Briefkasten, auf dem 10 Cloverfield Lane steht. Das ist auch die einzige Verbindung, die Cloverfield zu Cloverfield Lane hat, also eigentlich gar keine, die Straße heißt so. Also hat wirklich überhaupt nichts mit dem Matt Reeves-Film, diesem Wackelkamera-Found-Footage-Godzilla-Film von vor 10 Jahren oder so zu tun, sondern ist ein Kammerspiel, ist es so ein bisschen Saw-mäßig, aber ohne die Brutalität. Du hast halt drei Leute, die in einem Bunker eingesperrt sind, weil angeblich an der Oberfläche Aliens sich befinden, aber man weiß halt auch nie, ob da wirklich gerade Aliens sind, ob da gerade wirklich eine Invasion gibt oder ob einfach nur der Besitzer des Bunkers ein bisschen verrückt ist und einfach so ein typischer amerikanischer Verschwörungs-Hillbilly, der irgendwann zwei Leute in seinen Bunker sperrt. Und genau das macht dann eben das ist das Interessante am Film, dass man immer versucht zu erraten, ob jetzt John Goodman, der Besitzer des Bunkers, einfach nur ein Psychopath oder wirklich ein netter Mensch ist, der halt Mary Elizabeth Winstead und ihren Kumpel da wirklich beschützen möchte. Und da finde ich es eben echt kontraproduktiv, dass man durch den Titel 10 Cloverfield Lane eigentlich schon weiß, dass es irgendwas mit Außerirdischen zu tun haben muss. Und das Ende, die letzten 10 Minuten fühlen sich auch so drangesetzt und unorganisch an, dass ich dass ich die einfach gerne ausblenden würde und sagen würde, okay, der Film endet einfach 10 Minuten vor Ende. Das würde durchaus funktionieren. Und so wie die letzte Staffel von Scrubs rede ich mir das jetzt einfach nett, behaupte, das wäre nicht passiert und kann das deswegen auch guten Gewissens in meine Top-Liste reinpacken. Ist auf jeden Fall ein echt spannender Film. Und John Goodman ist einfach richtig, richtig gut. Ja. John Goodman ist ja meistens richtig gut. Der ist Goodman. Ja. Goodman. Das war jetzt schlecht. Gut, dann kommen wir zu dem Film, bei dem ich glaube, dass sich jetzt eine kleine Diskussion anschließen wird. Star Wars, Rogue One. Ach, glaube ich gar nicht, dass wir da alle so weit auseinander liegen. Ja, gut. Ich glaube, okay, wenn ich jetzt aufzählen müsste, ich glaube, der Mensch in diesem Podcast, dem der Film am meisten gefallen hat, ist Finn, der in der Mitte steht, bin ich, und Mirko mochte den, glaube ich, am wenigsten. Aber da können wir doch auch zusammenfassen, dass sich das eigentlich bei uns allen in so einer Art Mittelfeld befindet. Ich bin im unteren Mittelfeld, du im mittleren Mittelfeld und Finn vielleicht im oberen Mittelfeld. Obwohl, bei Finn weiß ich es ja natürlich noch nicht. Vielleicht verliere mich eines anderen. Das ist der beste Star Wars Film aller Zeiten. Jetzt habe ich das erste Mal übersteuert. Nee, weiß ich nicht. Bevor ich jetzt lobend anfange, sag du doch erstmal die Dinge, die dir nicht gefallen haben. Und dann gucke ich, ob ich die auch so sehe. Also mir hat nicht gefallen, es ist total langweilig, dass ich wiederhole, was man sowieso überall im Internet lesen kann. Mir hat nicht gefallen, dass man eigentlich mit keinem der Charaktere, abgesehen von K2, wirklich rooten konnte, dass niemand davon wirklich sympathisch war. Mir hat nicht gefallen, wie sehr Mads Mikkelsen für das Star Wars Franchise verschwendet wurde. Er kann nie wieder in Star Wars auftreten, ja, als cooler Sith oder so, dafür, dass der irgendwie so ab der Hälfte umgebracht wird. Mir hat überhaupt nicht gefallen, dass einer dieser The Dark Knight Rises ähnlichen Tode auf den nächsten folgte. Das bedeutet irgendein heller Lichtblitz, irgendeine Explosion und danach vollkommen unverwundete Menschen, die auf dem Boden liegen, vielleicht ein bisschen schwarzes Gesicht haben und dann tot sein sollen. Also sorry, aber das glaube ich einfach nicht. Mir hat der Soundtrack nicht so gut gefallen im Vergleich zu den John Williams Soundtracks. Ich weiß, die Produktionsbedingungen waren schwierig und Michael Giacchino hatte nur 4 Wochen, um einen Soundtrack zu komponieren, weil ja. Alexandre Desplat irgendwie kurzfristig abgesagt hatte wegen der Nachdrehs oder was auch immer. Aber ist im Vergleich selbst zu 7 eigentlich ziemlich schwach. Ja, das war eigentlich schon, was mir nicht gefallen hat. Ich finde, der Film ist das perfekte Gegenstück zu Episode 7, wo man sagen kann, okay, absolut nicht originell, die Geschichte an sich ist nicht besonders, aber die Charaktere sind total, die kann man total gut mögen, man kann total gut mit denen mitgehen. Und bei Rogue One ist die Geschichte einigermaßen originell und die Drehorte und so, du hattest noch nie so ein karibisches Setting, dafür kann man mit den Charakteren nichts anfangen. Und da zeigte sich für mich wieder, dass es mir wichtig ist, dass ich Figuren und Schauspieler habe, mit denen ich mich identifizieren kann. Und da kann ich eben auch hinnehmen, dass 7 einfach nur ein Remake ist. Wenn ich dafür aber dann halt einen Rey habe, einen Finn habe, dass ich Han Solo habe und da, also im Vergleich zu Rey ist Jyn Erso leider einfach überhaupt niemand. Die ist einfach nur eine uninteressante Frauenabziehfigur. Also der Film macht nicht wirklich viel falsch. Es ist jetzt keine Episode 1 oder 2 oder so. Du hast nicht wirklich eine Szene, bei der du irgendwie mit den Augen rollst oder dir vor die Stirn schlägst. Aber es bewegt sich halt die ganze Zeit auf so einem ganz mittelmäßigen Level, der mich überhaupt nicht berührt, der mich ganz der für mich ganz belanglos ist, der mich komplett unemotional zurücklässt. Und deshalb fand ich einfach Rogue One, ja, fand ich okay, fand ich gut, fand ich irgendwie 6 von 10, wenn ich Punkte geben würde, was ich eigentlich nicht will, aber das war so mein erstes Gefühl nach dem Kinogang. Es ist kein wirklich schlechter Film, aber es ist auch kein wirklich herausragender Film. Und deshalb, finde ich, siedelt der sich so genau zwischen Prequels und Sequels an. Weil auch zeitlich. Ja, genau. Ja. Genau so, genau da befindet er sich eigentlich. Also man kann wirklich sagen, auch qualitativ ist er genau die 3,5. Darf ich einmal ganz kurz, weil ich ja quasi in der Mitte stehe, möchte ich einmal ganz kurz meinen Selbst dazu geben. Ich finde halt, mir hat der Film super viel Spaß gemacht. Ich finde so die erste Hälfte so ein bisschen konfus in großen Teilen. Ich verstehe so ziemlich jede Kritik, die an dem Film geäußert wurde, auch wenn ich viel davon nicht teile. Ich glaube, die größte Kritik, die ich an diesem Film habe, ist, dass das ja ein Film ist, der eigentlich nur für Star Wars-Fans ist. Mhm. Wenn du dir jetzt vorstellst, du gehst da rein als Mensch, der noch nie was mit Star Wars zu tun hatte, du bist ja total verloren. So, da verstehst du ja nichts. Ja, aber dann bist du halt so auch als Mensch auch total verloren, weil wie kannst du sonst leben? Ja, gut, aber es ist halt so prinzipiell als Film. In dem Sinne ist es kein guter ja, Film. Gut, für Star Wars-Fans ist es ein Film, den du sehr gut genießen kannst, aber als Film ist das nicht gut. Das ist so die größte Kritik, die ich, glaube ich, nach, ja, jetzt ungefähr einer Woche, ziemlich genau einer, nee, zwei Wochen ungefähr, nachdenken habe. Und es gibt so ein paar Sachen, die mich stören. So das mit den Charakteren kann ich auch gut nachvollziehen irgendwie. Wobei ich das nicht ganz so hart sehe, sozusagen. Es gibt so ein paar Sachen, die, ja, die mir jetzt nicht krass gefallen haben, aber im Großen und Ganzen hatte ich einfach immer noch super viel Spaß damit. Gerade so die zweite Hälfte und die letzte halbe Stunde, die ja immer wieder erwähnt wird jetzt, das ist halt fantastisch. So diese ganze, die ganze Schlacht am Ende, auch die Raumschlacht und so, es ist unglaublich gut gemacht. Ich finde das auch total toll, dass die in dieser Space-Schlacht einfach Archivmaterial von den alten Filmen, also von den Ursprungsfilmen genommen haben, von hier Red One und Gold One und so weiter und so fort, die ja dann so ein bisschen aufgemotzt haben und in den Film eingearbeitet haben. Ja. Halt so kleine Details, die oder auch, dass das, ich glaube, in Star Wars Episode 4 ist Luke dann ja Red 5 oder Red 4 oder Red so. Red 3, glaube ich. Bei der, oder Red 3 bei der Fliegerstaffel. Und in diesem Film stirbt halt Red 3. Was? Es gibt jemanden, der sich mit dem Callsign Red 3 nennt und kurz darauf einfach, ja, in die Luft gejagt wird. Ja, was dann deutlich wird. Macht, dass diese Nummer dann frei ist als Luke der Rebellion. Genau. Also es sind schon so ein paar schöne Sachen, die da drin verarbeitet sind. Aber letzten Endes, ja, ich hatte als Star-Wars-Fan Spaß damit, aber als Film ist es wahrscheinlich tatsächlich nicht das Beste, was man sich antun konnte dieses Jahr. Ja, also ich verstehe, wo ihr alle herkommt. Ich sehe das so, dieser Film heißt Rogue One A Star Wars Story und klammert damit alle Leute, die nichts mit Star Wars zu tun haben, automatisch aus. Ich finde auch, dass die Charaktere nichts Besonderes sind. Find das aber gerade deswegen nicht so schlimm, weil man als Star Wars-Fan weiß, all diese Leute, die daran beteiligt sind, sterben für die Sache. Der Film macht da ja kein großes Geheimnis draus. Und gerade deswegen finde ich das so gut, weil das diese Message unterstützt von wegen, es ist nicht so wie Episode 4, wo halt alle im Endeffekt eigentlich überleben, bis auf eins war, die halt irgendwie von. Okay, warte, ganz stopp. Wir sollten hiervor vielleicht eine kleine Spoiler-Warnung packen. Schreibt dir mal den Timecode auf und Schreib du dir den Timecode auf? Ja, kann ich natürlich auch machen. Ja, aber Red weiter. Wem erzähle ich denn hier was, wenn ich sage, dass der Cast, der zufälligerweise nie wieder auftaucht, stirbt? Aber ich finde es gerade deswegen so gut, dass diese Charaktere halt nicht so gut sind, weil sie halt im Endeffekt sterben und bedeuten, dass sie und im Endeffekt nie wieder referenziert werden, weil es halt Leute sind, die für die Sache gestorben sind und deswegen halt eigentlich nur das Rad um 5 Grad weitergedreht haben. Aber wäre es nicht viel besser, wenn mich das wirklich interessiert hätte? Ich habe mir bei Rogue One am Ende gewünscht, dass sie alle sterben. Das ist doch kein gutes Zeichen. Ja. Ich hätte es besser gefunden, wenn ich wirklich eine Bindung an die Charaktere gehabt hätte. Wenn jetzt am Ende von Star Wars 7, wenn da Rey und Finn gestorben wären, dann wäre ich fertig gewesen. Und bei Rogue One, da dachte ich, ja, okay, jetzt die zwei bitte auch noch. Und das war's. Naja, das Problem ist, dass sich das dann ja natürlich anders verlagert. Wenn du siehst halt einerseits die Sache, für die sie kämpfen, und du siehst die Charaktere, die für diese Sache kämpfen. Und wenn diese Charaktere, die für diese Sache kämpfen, viel interessanter sind als die Sache, für die sie kämpfen, sterben, dann ist die Sache, für die sie kämpfen, viel zu weit im Hintergrund. Und das ist gerade bei diesem Film, wo es halt genau darum geht, die Pläne des Todessterns zu kriegen, so wichtig. Okay, ich sehe dein Argument, aber der Film macht, der unternimmt ja schon so Versuche, was Jyn Erso angeht, ihr irgendwie so ein bisschen Charaktermotivation zu geben. Irgendwie am Anfang meint sie ja noch, okay, wenn man immer nach unten schaut, dann sieht man die Banner des Imperiums überhaupt nicht. Sie darf einfach nur nie in den Himmel schauen. Und dann aber, wenn sie dann sieht, ihr Vater hat sich dafür eingesetzt, hat extra da diese Falle eingebaut, was übrigens ich das Allerbeste finde am Film, dass sie endlich eine Erklärung haben für diese Luke. Das war richtig, richtig gut. Also was Besseres hätte ich nicht anfangen können. Eine gute Erklärung haben irgendwie. Ja, Übrigens ein Kritikpunkt, den ich total interessant finde und den ich sehr, sehr gut nachvollziehen kann, ist, dass hier ja auch so versucht wird zu sagen, hier, die Rebellion, die sind auch nicht so ganz cool, die sind ja schon so, ne, weißt du, und so. Wo aber ja, was irgendwie zu Star Wars nicht passt, weil Star Wars war immer dieses Space-Märchen, wo es Gut und Böse gibt. Und ich find's dann irgendwie, das ist tatsächlich was mir erst gar nicht so aufgefallen ist, wo ich dann im Nachhinein so, es stimmt eigentlich, es passt eigentlich nicht so richtig zu Star Wars, dass es dann jetzt so ist, ja, aber die Rebellion, die sind ja auch, ne, und so. Ja, aber so ist das Leben ja nun mal, es ist ja nicht immer alles klar, schwarz. Klar, so ist das Leben, aber Star Wars ist ja nicht das Leben, das ist ja der Punkt. Und ich meine, letzten Endes, es gibt eigentlich keinen Raum für eine zweite große böse oder auch nur in Ansatzweise böse Macht in der Galaxie, wenn im Opening Crawl vom ersten Star Wars Film steht, The Evil Empire. Okay, aber das ist jetzt zum Beispiel was, das ist eine der wenigen Dinge, die ich an den Prequels wirklich schätze, ist, dass sie eben auch einem das Sith-Sein so ein bisschen schmackhaft machen, dass sie irgendwie sagen, okay, die Jedi, die sind total streng, man darf irgendwie keine Frau haben, genau, man darf keine Freude haben. Okay. Der Rat der Jedi ist ja auch bei weitem nicht cool. Der totale Schweineverein. Warte. Es sprengt gerade alle Rahmen. Okay. Wir brechen doch in Diskussion ab. Wir machen das folgendermaßen. In ziemlich genau einem Jahr werden wir alle Star Wars Episode 8 gesehen haben. Dann setzen wir uns mal zusammen und machen einfach nur einen Cast über Star Wars. Da müssen wir Marco Riesch dazu einladen. Dann wird das 8 Stunden lang. Ja, stimmt, das ist eine gute Idee, das machen wir. Oh Gott, das wird sehr schön und sehr furchtbar gleichzeitig. Springt alle Dimensionen. Aber ja, sagen wir mal, jeder jetzt noch ein paar abschließende Worte zu Rogue One. Hope. Sorry. Nun. Der Film hat für mich mehr getan, als ich ursprünglich erwartet habe. Es ist sehr viel Also, die letzte halbe Stunde ist vielleicht das beste Star Wars, was wir je gesehen haben. Die beste Schlacht vielleicht. Ja, also Red weiter. Also, ja, was gibt's denn noch so? Ich find's auch schade, dass sie Mads Mikkelsen so schnell verheizt haben, aber im Großen und Ganzen tut dieser Film, was er verspricht, und ist dabei irgendwie noch sehr, sehr unterhaltsam. Okay, Mirko? Nochmal, um Bezug zu nehmen auf die beste halbe Stunde Star Wars, da finde ich echt immer noch, die erste Dreiviertelstunde von Star Wars Episode 7 ist so ziemlich das beste Star Wars, die beste zusammenhängende Dreiviertelstunde, die Star Wars so zu bieten hat bisher, aber das nur so am Rande. Ich finde, Rogue One kann man sich als Star Wars-Fan ganz problemlos angucken. Man darf nicht zu hohe Erwartungen haben, aber eigentlich auch nicht zu niedrige. Eigentlich alles, was ich gerade eben auch schon sagte, flache Charaktere. Viel Fanservice, subtiler Fanservice, nicht so J.J. Abrams In-Your-Face-Fanservice, sondern wirklich so kleinere, subtilere Sachen. Ich meine, noch heute kommen jeden Tag irgendwelche neuen, ploppen irgendwelche Videos auf mit neuen Cameos, die entdeckt wurden in Rogue One. Also es sind wirklich gut versteckte Gimmicks, die sich nicht zu gewollt anfühlen. Ich hätte mir nur gewünscht, man hätte das alles vielleicht ein bisschen runtergedampft aus einer Rogue One, die aus 6 Personen besteht, vielleicht eine aus 4 Personen gebastelt, hätte sich irgendwie Forrest Whitaker gespart und schon wäre der Film viel, viel kompakter und besser gewesen und vielleicht auch ein bisschen kürzer. Vielleicht gibt's ja nochmal irgendwann einen Supercut oder so, der einfach irgendwie eine halbe Stunde uninteressantes Blabla rauswirft. Dann würde mir der Film echt richtig, richtig gut gefallen. Und ich meine, die Momente, auf die es ankommt, die Darth Vader-Momente und das Ende, die sind auf jeden Fall gelungen. Das heißt, ich bin dann doch im Endeffekt nicht verärgert oder so aus dem Kino gegangen. Also da hatte ich auf jeden Fall mit Hobbit 3 oder so schon schlimmere. Hobbit 3 hatte ich aber auch gar keine Erwartung mehr. Ja, okay. Okay, dann jetzt noch meine letzten Worte zu Rogue One. Ich würde gerne die Ursprungsfassung ohne Nachdrehs sehen. Das würde ich sehr interessant finden, wie stark die sich ändert. Was ja ganz interessant ist, diese Nachdrehs sollen ja im Nachhinein noch Humor hinzugefügt haben. Wo dann auch irgendjemand meinte, was für ein scheiß dunkler Film das denn gewesen sein muss, wenn die vorher noch weniger Humor drin hatten. Aber ja, gut. Damit sind wir mit den Filmen dann durch. Machen, das hat ja auch noch andere. Dann machen Stunden wir jetzt gedauert. Einen Trenner, und zwar müssen wir das Ganze anders umstellen, weil wir haben noch Serien, Spiele und Musik, und ich weiß, dass mindestens einer von uns in jeder Kategorie Arsch viel hat. Also machen wir das so, 1 bis 2 Sätze pro Punkt. Sonst kommen wir damit nicht hin. Okay, wir werden uns nicht daran halten, aber trotzdem, wir fangen dann bei Serien an. So, wer will mit Serien anfangen? Ich will mit Serien anfangen, das habe ich jetzt so bestimmt. Auch tatsächlich eine Sache, zu der ich nur ganz kurz was sagen will. Ich habe auf Netflix was gesehen. Ich habe so ziemlich alle Serien, die ich habe alle Serien, die ich hier aufgeführt habe, auf Netflix gesehen. Du hast alle Serien auf Netflix gesehen. Einen deutschen Dreiteiler gesehen von der ARD. Nicht perfekt, aber teilweise sehr interessant und gut gemacht. Mitten in Deutschland, NSU. Ein Film, wo einfach alles, was so rund um die NSU passiert ist, aufgearbeitet wurde. Aus verschiedenen Perspektiven, verschiedene Punkte. Kann man auch bestimmte Sachen dran kritisieren. Hat aber einige sehr, sehr gute Performances von guten Schauspielern. Ein paar total gute Einfälle und ist im Großen und Ganzen doch ganz gut gemacht. Kann man sich angucken. Beate Zschäpe, das Musical. Sag ich dann nur. Okay. Ja, soll ich sonst als nächstes? Ja. Die große Neuerung auf Netflix, die ich dieses Jahr gesehen habe, war Stranger Things. Für die wenigen Leute da draußen im Internet, die es noch nicht kennen, ist es sozusagen so eine Reminiszenz an alte Horrorfilme aus den 80ern. Es geht um ein Quartett aus, weiß ich nicht, wie alt die sind, so 10, 11, so 4 Jungs, die, wovon einer auf dem Heimweg in der ersten Staffel verschwindet. Und wie dieser Junge verschwunden ist, ob das eventuell wieder natürliche Beweggründe hat, warum der verschwunden ist. Ein unglaublich cooler Stil, unglaublich gute Musik, die unter anderem eingesetzt wurde, auch hier Elegia von New Order. Ein sehr schöner Stil und unfassbar gute Kinderschauspieler. Ich sage nur, Dustin ist vielleicht der coolste von allen. Zweite Staffel kommt, glaube ich, noch in diesem Jahr. Also 2017, genau, und das hat mich eben total genervt an Stranger Things, was das für eine perfekt abgeschlossene Geschichte eigentlich war. Und dann kommt aber in den letzten 5 Minuten noch so ein Gänsehaut-mäßiges oder etwa doch nicht. Und man denkt, wieso denn jetzt? Es war doch schon zu Ende. Wieso muss es weitergehen? Es gibt gar keinen Grund. Alles ist auserzählt, was man zu dieser Geschichte wissen muss. Alles, alles, alles. Es kann nur noch schlechter werden jetzt. Ja, ich hätte es auch besser gefunden, wenn sie das so ein bisschen machen wie Black Mirror, nur halt über Staffeln, dass halt die Staffel abgeschlossen ist und dann halt ein anderes Horrorszenario irgendwie woanders stattfindet. Passt doch auch, Stranger Things, glaube, einfach Dinge, die strange sind. Dafür ist, glaube ich, Netflix immer noch zu sehr Netflix. So, es ist dann halt so, oder dazu, es wird ja teilweise auch so gesagt, ja, Netflix ist auch so von dem, wie die produzieren und wie die das produzieren lassen, da sind die ja schon anders. Aber bei denen ist es ja auch so, wenn irgendwas erfolgreich ist, dann wird's halt gemolken, so. Und wenn dann so ist, alle finden diese Child Actor total cool, dann kommen die natürlich auch in die nächste Staffel. Von daher, war zu erwarten. Ich hab's noch nicht gesehen. Ihr habt's bei gesehen, wenn ich das richtig gehört habe, dann fandet ihr es auch beide ziemlich super. Mirko, nächste Serie. Oder willst du noch was zu Stranger Things kurz sagen? Ich fand sie ein bisschen überbewertet. Es ist halt immer so, wenn man richtig gehypt wird, was irgendeine Serie angeht, dann sind die Erwartungen doppelt so groß. Also das und dafür Internet fand kannst ich du teilweise nicht mehr ernst nehmen, was Hypes angeht. Also ja, das ist vielleicht Serien das Problem. Werden, wenn ich sage, es ist gut, Serien, dann gehst du mit einem Grinsen aus dieser so Serie. Hart gehypt. Ja, also Serien, wie Nerdkultur es sagt, Serien sind die Drogen unserer Generation. Ja, Stranger Things ist schon echt gut, nur ich finde zu viel Fanservice für 80s Kids, also zu viel Millennium Falcon und die Höhle heißt Radagast und irgendwie dieser Synthesizer-Musik. Da würde Goethe sagen, man erkennt die Absicht und man ist verstimmt. Und so ging es mir manchmal ein bisschen. Aber das ist auch wirklich nur ein kleinerer Kritikpunkt. Und ich finde, die Auflösung krass, das erste Goethe-Zitat in einem Podcast von uns. Ich benutze es gerne. Ich finde das echt gut. Also, ja, ist es auch. Das ist super. So Medien angeht. Und ich finde, das Geheimnis ist, man glaubt erst, das Geheimnis wäre besser, als es dann im Endeffekt wirklich ist. Also ich finde, die ganze Aufklärung dieses Mysteriums ist doch recht konventionell im Endeffekt. Und das Vieh sieht eigentlich auch nicht so cool aus, wenn man es mal länger als eine halbe Minute sieht. Ja, ich habe in der ersten Folge auch mehr von dem Vieh gehalten, als es dann im Endeffekt war, aber na gut. Naja, okay, was soll's. Okay, ich habe auf meiner Liste nur zwei Serien, deswegen ist ganz, ganz, also ich habe nur viel älteren Kram gesehen, habe viel mit Star Trek viel Zeit verschwendet dieses Jahr und der ist ja der Speicher an Folgen fast unermesslich. Ja. Deshalb habe ich eigentlich nur die ersten drei Folgen von Dirk Gently's Holistic Detective gesehen. Sag da bloß nicht zu viel zu, ich lese gerade noch das Buch. Ja, da musst du dir keine Sorgen machen, es hat nichts miteinander zu tun. Es ist eher wie ein anderer Fall von Dirk Gently, nur dass Dirk Gently mit Dirk Gently von Douglas Adams überhaupt nichts am Hut hat. Okay. Was ich ehrlich gesagt eigentlich auch ganz gut finde, denn zum Beispiel Der elektrische Mönch habe ich nie wirklich verstanden und Der lange dunkle 5-Uhr-Täterseele habe ich nicht mal zu Ende gelesen, weil das dann vielleicht doch einfach ein bisschen zu hoch für mich ist oder Douglas Adams hat sich wirklich nichts dabei gedacht und es ergibt einfach keinen Sinn. Vielleicht müsste ich es auch nochmal lesen, ich war recht jung, aber Dirk Gentlys Holistic Detective greift eigentlich nur dieses Holistic auf, dass Dirk Gently daran glaubt, dass alles miteinander verbunden ist und auf dieser, also mit Hilfe dieser Theorie Kriminalfälle löst, sonst gibt es keinen Zusammenhang zur Douglas Adams Geschichte. Und die Hauptrolle spielt Elijah Wood. Er ist nicht Dirk Gently, sondern er ist halt so der Normalo, der Typ, der dann von Dirk Gently begleitet wird, der in einen Mordfall. John Watson sozusagen. Genau, er ist der Watson. Er kann nicht wirklich was, er stolpert immer nur von einem Unheil ins nächste und ist eigentlich auch so ein bisschen der Sympathieträger, denn leider, finde ich, ist Dirk Gently furchtbar gecastet. Also, ihr müsst euch das mal angucken, das ist ein dermaßen quirliger Typ, den hätte ich nicht mal für Dr. Who besetzt. Also, der ist wirklich, den finde ich echt anstrengend, den Kerl. Aber an sich finde ich also das hat man einfach noch nie so gesehen in einer Kriminalserie, dass er wirklich die strangesten Verbindungen, nicht mal bei Sherlock, von A nach Z zieht und daraufhin dann den Fall löst. Und ich habe es noch nicht ganz zu Ende gesehen, aber es scheint auch so ein bisschen übernatürlich zu werden. Da gibt es gerade so viele Elemente, die gerade für mich scheinbar noch gar keinen Sinn ergeben und ich freue mich schon drauf zu sehen, wie sie auflösen, wie der komische Kult der glatzköpfigen Menschen am Ende mit dem sprechenden Dackel und der Hobo-Killerin zusammenhängt. Aber es wird einen Zusammenhang geben, da bin ich mir ziemlich sicher. Und darauf freue ich mich schon. Ende. Okay. Okay, dann bin ich jetzt, wenn ich richtig zähle, wieder dran. Dann ziehe ich jetzt mal zwei Sachen zusammen und zwar eine andere Netflix-exklusive, oder zwei andere Netflix-exklusive Serien. Und zwar The Get Down und Hip Hop Evolution. The Get Down ist eine Serie von dem Menschen, der, glaube ich, auch Romeo und Julia gemacht hat. Diese Verfilmung mit viel Tanz und Dollerei. Wie heißt er nochmal? Ah, wie heißt der Mensch nochmal? Ich muss Shakespeare? Mal ganz kurz nachdenken. Ja, genau, Shakespeare. Nein. The Get Down, wie heißt der? Buzz Luhrmann, genau. Das ist eine Netflix-exklusive Serie von Buzz Luhrmann. Buzz Lightyear. Über. Ja, darf ich jetzt reden? Danke. Über die Ursprünge von Hip-Hop im Prinzip, in New York in den 70er Jahren. Es dreht sich alles um eine Gruppe junger Teenager, die in den Bronx in übelster Armut teilweise auch leben und alle sehr künstlerisch irgendwo begabt sind. Es wird sehr viel gesungen, es wird getanzt, es ist halt sehr lebensbejahend, irgendwie teilweise auch sehr ernst, super gut gemacht. Für die Raps, die geschrieben wurden, wurde sich Nas rangeholt, der halt einer der besten Rapper aller Zeiten ist, weshalb das ziemlich gut funktioniert. Super Soundtrack, ganz, ganz viel Soul und Funk und so. Ganz, ganz tolle Serie, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Und passend dazu kann man dann hinterher gucken, sehr gut, Hip-Hop Evolution, eine Doku-Serie auf Netflix über, ja, die Wurzeln von Hip-Hop, wo tatsächlich einige Charaktere, beziehungsweise einige Menschen, die als Charaktere in The Get Down auftauchen, interviewt werden und so ein bisschen erzählen, wie das mit Hip-Hop und so eigentlich alles angefangen hat und wie sich das entwickelt hat. Sehr, sehr schön gemacht. Okay. Das habe ich schön in aller Kürze rübergebracht. So, wer ist als nächstes dran? Ich bin, glaube ich, als nächstes dran. Ja. Ich Ja gut, das muss ich einzeln machen. Also vielleicht meine Serie des Jahres. Es ist keine Serie, die dieses Jahr rausgekommen ist, aber die dieses Jahr in die dritte Staffel gegangen ist. Ich habe sie aber dieses Jahr erst entdeckt, ist Black Mirror. Ich habe die dritte Staffel immer noch nicht durch, weil die Staffeln noch irgendwie sehr komisch sind. Also die erste Staffel hat, glaube ich, 3 Folgen, die zweite dann noch mehr und die dritte noch mehr. Es wird irgendwie immer mehr. Aber eine unglaublich gute Serie, vor allem die irgendwie so stark auf meinen Interessensbereich zugeschnitten ist, dass ich mich selber teilweise gefragt habe, warum ich von dieser Serie nicht früher gehört habe. Es ist eine Serie, die von Folge zu Folge andere Geschichten erzählt, die so ein bisschen mit gesellschaftskritischen, technologisch digitalisierten Konzepten spielt. Also wie könnte die Digitalisierung die Menschheit in der Zukunft noch weiterentwickeln, bis wir irgendwelche, zum Beispiel ein Konzept davon ist, dass man halt die ganze Zeit das, was man sieht, mit aufnimmt und jederzeit durch das eigene Auge wieder abrufen kann, diese Erinnerung, als wäre man sozusagen wieder da. Und dadurch, dass man alles, was man jemals gesehen und mitbekommen hat, gespeichert hat, was würde das mit Vertrauen und so weiter machen und all sowas. Unglaublich gut kann man, wie gesagt, jede Folge steht für sich und das macht das Ganze auch, finde ich, so gut, weil dieses Konzept mit, ja, was passiert in der nächsten Staffel und irgendwie so über 6 Folgen Spannungsbogen aufbauen, würde in dieser Serie auch nicht funktionieren. Und deswegen finde ich sie so gut, weil sie sich halt immer jeweils wieder von vorne anfängt mit einer komplett neuen Idee. Dankeschön, das war's. Gut, Mirko. Ich habe jetzt nur noch eine Serie, aber die ist auch eher Guilty Pleasure als Empfehlung. Das ist schon sehr speziell und man muss, glaube ich, Animes mögen, die so ähnlich sind. Und zwar ist es eine Anime-Serie, die sich Assassination Classroom nennt, falls ihr schon mal was davon gehört habt. Ja, ich habe davon gehört, ich habe sie aber nicht gesehen. Unfassbar konfus. Es ist unfassbar konfus. Und das ist eigentlich auch der einzige Grund, weswegen ich wirklich dran geblieben bin. Ich finde, die Serie ist, also um kurz zusammenzufassen, worum es geht darum, dass der Mond gesprengt wurde. Keiner weiß genau, wieso. Dann, weil die Nazis da drauf sind. Nee, keine Nazis, sondern okay. ein übernatürlich begabtes Wesen, das danach auftaucht und sagt, okay, in einem Jahr werde ich auch die Erde sprengen, wenn ihr es nicht schafft, mich vorher umzubringen. Und dieses Wesen ist ein gelber Emoji eigentlich, es ist ein gelber Smiley mit Tentakelarmen, okay, der sich in einer unfassbar schnellen Geschwindigkeit bewegen kann, irgendwie innerhalb von 5 Minuten von Japan nach Italien fliegen und so weiter. Und er sagt, okay, ich hätte eine Bitte an euch, ich würde gerne die Klasse 3E irgendeines Gymnasiums unterrichten. Und dann sagen die Leute von der Regierung, ja, okay, wenn er die ganze Zeit in dieser Schulklasse ist, dann können wir ihn viel besser beobachten und analysieren, wie wir ihn am besten umbringen. Deshalb stimmen sie zu. Und dann kommt er halt da in diese neue Schule, wird Lehrer dieser Schüler. Jetzt ist mein Aufnahmegerät umgefallen, wird Lehrer dieser Schüler und ist aber plötzlich auch ein total verständnisvoller und cooler Lehrer, der sich auch um die Ängste und Sorgen seiner Schüler kümmert. Es wird dabei vollkommen ausgeklammert, dass er wirklich noch plant, die Welt zu zerstören in einem Jahr. Darüber wird dann einfach eine Zeit lang nicht mehr gesprochen. Die Schüler wiederum bekommen von der Regierung den Auftrag, den Lehrer zu töten. Das heißt, eigentlich besteht 80% der Serie daraus, dass die Schüler irgendwelche Attentate auf diesen Smiley-Lehrer verüben und der Lehrer sagt, oh, tut mir leid, leider hat das nicht geklappt. Versuch doch nächstes Mal lieber, mich mit Gift umzubringen. Oder so. Ach, es ist halt einfach, die Situation ist so unfassbar seltsam, dass es ein total ungewöhnliches, also, dass diese Situation so paradox ist, macht das Ganze so interessant. Ja, das macht ganz Japan ja so interessant. Ja, genau. Aber man muss halt, man muss den üblichen Anime-Schwachsinn einfach hinnehmen. Zum Beispiel, das geht mir fürchterlich auf die Nerven, 10 Kinder immer alles komplett synchron schreien können. Das ist ein komisches Happy-Metal-Musik im Vorspann gibt, dass alle Kinder tanzen und es einen Karaoke-Untertitel gibt und so. Einfach so ein Quatsch, den man eigentlich als erwachsener Mensch nicht mehr so richtig ertragen kann, den muss man leider hinnehmen, wenn man Assassination Classroom schaut. Aber sonst ist es halt wirklich eine total konfuse und seltsame Serie und auf jeden Fall ein sehr interessantes Seherlebnis, wenn man auch nur die ersten 3 Folgen durchhält, die jeweils 20 Minuten dauern. Also ja, kurzweilig. Okay, dann bleiben wir bei dem, was man eigentlich ja in Deutschland lange Zeit Zeichentrick genannt hat. Und zwar würde ich dann, reden wir erstmal über BoJack Horseman. BoJack Horseman ist für mich immer noch das Beste, was Netflix an exklusiven Serien gemacht hat bis jetzt. Ich liebe diese Serie wirklich sehr, sehr doll. Ist eine tolle, Cartoon-Serie, hat eine wunderschöne Welt irgendwie, die total gut aufgebaut ist, ist sehr, sehr ernst, aber auch sehr, sehr lustig, total absurd teilweise auch, sehr, sehr künstlerisch wertvoll tatsächlich, so durch den ganzen Stil und durch einige Dinge, die sie so tun, sehr, sehr nachdenklich, tiefgründig. Und da ist dieses Jahr die dritte Staffel rausgekommen, die vielleicht die eine der besten Cartoon-Folgen, die ich je gesehen habe. Warte, sag's nicht. Die Unterwasser-Folge. Genau, die Unterwasser-Folge. Ja. Die ist unglaublich gut, oder? Ich hab's nicht gesehen, ich hab nur davon gehört. Okay, gut. Ey, oh, guck dir das an. Das ist toll. Du kannst nicht nur die gucken, du musst das Ganze drumherum auch gucken. Ja, ja. Tatsächlich, das ist auch das Schöne, das ist jetzt die dritte Staffel, oder es ist das Schöne, aber gleichzeitig auch das, was das für einige wahrscheinlich auch schwierig macht, sich das anzugucken, was bei Cartoon-Serien ja jetzt auch nicht so häufig vorkommt. Es baut wirklich jede Folge aufeinander auf. Das ist eine kohärente Geschichte, die von der ersten bis zur aktuellen Folge erzählt wird. Und, ja, beziehungsweise ist es so ein bisschen so, es gibt immer so ein Subthema, was so folgenexklusiv ist, und dann gibt es halt drumherum diesen großen Handlungsstrang, der über die ganze Geschichte geht. Genau, und das schaffen sie jetzt wirklich über, oder das haben sie bis jetzt über 3 Staffeln super gehalten, irgendwie auch haben ihre Qualität gehalten, haben sehr schöne Sachen gemacht, oder eigentlich sehr fiese Sachen gemacht mit sehr vielen Charakteren, und haben einige unglaublich gute, unglaublich schöne Momente geschaffen. Und in diesem Jahr kommt jetzt im Sommer wieder die 4. Staffel und ich freue mich, dass schon dann einen nicht unbeachtlichen Teil meiner Semesterferien damit zu verbringen, diese Serie zu gucken. Ich habe das Gefühl, Zeichentrickserien, also so richtig klassisch Cartoons, hatten so ein Revival irgendwie mit, du hast Bob's Burgers, was total cool ist, du hast Rick and Morty, du hast Adventure genau, Rick Time, and Morty kommen wir gleich auch noch du zu. Hast jetzt BoJack Horseman und so weiter, also ich dafür, okay, dann halt das, Simpsons hast du immer noch, okay, ja. Genau, genau, Simpsons werden jetzt so langsam auch wieder besser, so von dem, was ich mitbekomme. Ich habe so ein paar neue Folgen jetzt auch wieder geguckt, die mir auch echt gut gefallen haben. Ich glaube, es ist so ein bisschen auch dieses Ding, dass diese Serien, die du genannt hast, dass es da jetzt ganz viele gibt, die halt von diesem, wir machen einfach nur dummen Spaß weggehen, sondern die tatsächlich teilweise auch so ein bisschen tiefere Themen behandeln, die halt eher an ein erwachseneres Publikum doch tatsächlich gerichtet sind. Und die teilweise auch sehr komplex Themen behandeln, die man in so einer Serie, in einer Zeichentrickserie nicht direkt erwarten würde. So. Und das ist eigentlich, dann lass uns doch direkt über Rick and Morty, wo du das gerade erwähnt hast, reden, weil da passt diese Beschreibung ja tatsächlich ganz gut. Da ist dieses Jahr die 2. Staffel auf Netflix erschienen und das war auch eines meiner Highlights des Jahres. Ich mochte die 1. Staffel schon total gerne. Ich glaube, die 2. finde ich in Teilen fast noch ein bisschen besser. Da gibt es einige so gute Momente und so absurde Momente tatsächlich auch. Es gibt sehr viel tollen Einsatz von Musik, was ich in der 1. Staffel schon toll finde. Nicht Johnny Cash, sondern Nine Inch Nails hört. Die Originalversion kommt vor. Sehr, sehr gut eingesetzt. Elliot Smith taucht auf, die Musik. Und es werden sehr viele, sehr schöne und unschöne Themen behandelt. Ja. Wollt ihr noch was dazu sagen? Rick and Morty. Ja, finde ich, ist so, finde ich eventuell sogar ein bisschen besser als BoJack Horseman, aber ich bin eh kein Freund davon, Dinge irgendwie immer down zu ranken, weil, na, warum? Aber, ja. Nee, finde ich gut. Ich weiß nicht, ob ich die 2. Staffel besser finde als die 1., aber wie gesagt, Dinge ranken ist eher nicht so mein Fall. Ja. Es ist so meine kleine Hoffnung für die Animationsserie. Rick and Morty, die 3. Staffel, wird wohl jetzt ja auch demnächst irgendwann kommen und ich bin sehr gespannt, wie sie da so bestimmte Storylines und so weiterführen. Rick and Morty mag ich halt, das ist so ein bisschen, für mich hat das so ein Loch geschlossen, was Futurama gerissen hat, als Futurama geendet hat. Selbst wenn ich bei Futurama, glaube ich, bis heute nicht alles gesehen habe, weil es halt auch sehr, sehr viel ist irgendwie. aber Rick and Morty halt auch so mit diesem Sci-Fi-Setting und sehr, sehr abstrusen Ideen teilweise auch, und aber auch teilweise echt tiefen philosophischen Konzepten, die dann irgendwie behandelt werden. Das ist schon gut. Das ist sehr, sehr schön. Ja, dann habe ich noch eine Serie. Und zwar ist es auch wieder eine Serie, die dieses Jahr nicht angefangen hat. Aber es ist die vierte Staffel House of Cards. Und ich bin dieses Jahr zu einem riesigen House of Cards-Fan geworden. Ich trage sogar jetzt in diesem Moment ein T-Shirt von House of Cards. weißt du, ich finde diese Serie ich habe zuerst gedacht, ich werde von dieser Serie kein Deut verstehen, weil es geht irgendwie so nur um Politik und irgendwie um irgendwelche Intrigen und so weiter. Und ich komme selbst bei Game of Thrones manchmal nicht hinterher, wie soll ich das denn in der richtigen Politik schaffen? Aber diese Serie führt einen da echt gut ein. Und mit der Zeit ist die halt auch echt, also sie ist für mich so das neue Breaking Bad in irgendeiner Weise. Also es ist so, es ist immer so die Geschichte eines Mannes, also von Frank Underwood, der halt immer korrupter und immer hinterlistiger wird, was seinen Aufstieg in der eigenen Politik angeht und teilweise halt auch echt fragwürdige Lösungen für seine Probleme in Anspruch nimmt. Diese Serie hat ein unglaublich gutes, dramatisches Konzept und ist unfassbar gemein, was Folgenenden angeht. Und Kevin Spacey ist vielleicht im letzten Jahr einer meiner Lieblingsschauspieler geworden. Ich studiere ja Politikwissenschaften, wie hier irgendwann gleich auch schon mal erwähnt wurde. Und mein Dozent, der tatsächlich auch sehr, oder mein Prof, wie man als Student ja so schön sagt, der auch tatsächlich so ein bisschen Ansehen genießt, ist großer Fan von der Serie. Ja. Die wurde direkt in der ersten Vorlesung sehr lobend erwähnt. Ja. Also von daher. Ja. Ich finde, das Problem ist, oder gerade im Vergleich mit Breaking Bad, die Sache ist, bei Breaking Bad hat man teilweise wirklich Angst um Walter White, beziehungsweise man hat Angst um die Hauptperson, während bei House of Cards ich halt einfach permanent weiß, dass Frank Underwood gar nicht verlieren kann. Er kann nicht verlieren. Hast du die vierte Staffel gesehen? Ich habe die vierte Staffel gesehen, ich habe alles gesehen und da ist es eben bei der letzten Folge wieder genauso. Die Serie besinnt sich immer wieder so in regelmäßigen Abständen darauf zurück, dass Frank Underwood am Ende ja immer als Gewinner dastehen muss. Es gab bisher, egal wie schlimm der Breakdown ist, egal wie du dachtest, oh Mann, jetzt bricht eben dieses ganze Kartenhaus über ihn zusammen. In der vorletzten Sekunde schnippst Frank Underwood dann doch nochmal mit dem Finger und ihm fällt irgendein Trick ein und er ist am Ende doch wieder der Gewinner. Und das nervt mich langsam so ein bisschen, weil ich halt einfach gar keine Angst mehr wirklich habe um die Hauptcharaktere. Ich schaue das nach wie vor gerne, ich finde, es ist sehr unterhaltsam, das ist gut geschrieben. Ich mag den Bruder von Mads Mikkelsen total gerne als Petrov. Ja, Lars Mikkelsen, ja. Lars Mikkelsen. Ich muss aber auch sagen, die Serie verkompliziert, glaube ich, mehr, als sie müsste. Also gerade die zweite Staffel habe ich wirklich fast überhaupt gar nicht verstanden. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was da passiert ist. Vielleicht ist es auch zu lange her und ich habe viel wieder vergessen, aber da finde ich zum Beispiel die erste Staffel viel, viel nachvollziehbarer, als du noch Charaktere hattest wie Zoe, wie Peter Russo oder so, mit denen du noch wirklich, zu denen du noch eine Connection hattest, wo du verstanden hast, okay, die haben irgendeine persönliche Motivation, während ich jetzt in der zweiten Staffel zum Beispiel überhaupt gar nicht verstehe, was die Chinesen wollen, was die Indianer wollen, was Donald Tusk will oder wie er heißt. Da finde ich, verkompliziert sich die Serie einfach viel zu sehr, um darüber hinwegzutäuschen, dass es eigentlich so richtig nicht um irgendwas geht, sondern dass es immer nur darum geht, Frank Underwood irgendwelche künstlichen Probleme entgegenzuwerfen, die er dann, cool wie Kevin Spacey auch ist, dem könnte ich wahrscheinlich bei allem zugucken, eben dann auch bei House of Cards diesem künstlichen Drama, dass halt Frank Underwood immer wieder nur gewinnt und sich durchbeißt und gewinnt und gewinnt und gewinnt. Und ich fand eigentlich, ich habe mal gehört, dass House of Cards ursprünglich wohl nur, wie viele Folgen hat das jetzt? 56 oder so? Folgen haben sollte, weil es genau die Anzahl von Karten in einem Kartendeck seien. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr klug. Und finde es schade, dass House of Cards jetzt die Möglichkeit verpasst hat, da abzuspringen. Denn ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange mich das wirklich noch alles interessiert, was da passiert. Klar, Robin Wright ist super. Klar, Kevin Spacey ist super. Aber man kann nicht immer nur, das ist nicht dramatisch, das ist keine Handlung, wenn du Menschen immer nur beim Gewinnen zusiehst. Ja, wobei, zumindest. Also da fokussierst du dich halt nur auf Frank Underwoods Karriere. Gerade die vierte Staffel hat halt auch gezeigt, dass Kevin Spacey halt in Form seiner eigenen Ehe verlieren kann. Und das hat für mich die vierte Staffel umso interessanter gemacht. Okay, dachtest du erst, bis dann, kleiner Spoiler, dieser Anschlag auf ihn erfolgte und Claire einfach direkt wieder bei ihm war, wo alles vergessen war, was passiert ist, durch so einen lazy Story-Clip. Ja, das würde ich gar nicht so pauschalisieren, weil sie halt ihn eigentlich immer noch ziemlich scheiße fand. Halt trotzdem bei ihm war, aber ihn halt irgendwie doch schon irgendwo verachtet hat. Gut, da kann man sagen, ist vielleicht die größte Veränderung, die die Serie durchgemacht hat, von einer Ehe zu einer Zweckehe zu avancieren da zwischen Claire und Frank. Aber das ist mir einfach insgesamt ein bisschen zu wenig. Aber natürlich insgesamt immer noch im Vergleich zu allen anderen Serien, die man da draußen auf Netflix und bei Amazon Prime findet, echt eine gut gespielte und vor allem immer noch ziemlich David Fincher-esk toll gefilmte Serie. Ja. Ja. Gut, ihr habt jetzt wahrscheinlich länger über House of Cards. Du hast aber auch ewig über BoJack Horseman gesprochen, also. Das stimmt. Trotzdem, damit sind wir dann, glaube ich, mit den Serien durch. Ja. Das haben wir sehr schön schnell. Dann lass uns jetzt die Spiele dann kurz durchrocken. Genau, ich glaube, bei den Spielen können wir tatsächlich sehr, sehr schnell das machen, weil es da gar nicht so viele Diskussionen. Ich glaube, ich habe am meisten. Es sei denn, Mirko hat auch ganz viel. Ja, ich habe vier. Ich habe auch vier. Dann machen wir es jetzt einfach so, dass ich einmal anfange und direkt meine ganze Liste durchgehe. Vielleicht decke ich mit einigen Sachen dann ja sogar Sachen ab. Aber bei Finn weiß ich, dass ich da Sachen abdecke, die er auch gespielt hat, wo er dann nochmal was dazu sagen kann. Fangen wir mit dem an, was ich jetzt vor kurzem erst mir zugelegt habe und was ich seitdem sehr gerne spiele. Und zwar ist das Battlefield 1. Ist tatsächlich ein fantastischer Multiplayer-Shooter geworden. Ein Schießspiel. Diese Amoklauf-Killerspiele. Du kannst tatsächlich die Singleplayer-Kampagne total vergessen. Die ist gut inszeniert und so weiter und so fort. Und die macht irgendwo auch in Teilen Spaß. Aber es ist halt so, irgendwie das Thema Erster Weltkrieg wird da merkwürdig behandelt. Du bist halt trotzdem wie in jedem anderen Scheiß-Shooter auch irgendein Supersoldat. Ja. Bis auf ein, zwei Missionen oder Abschnitte. Zum Beispiel der Anfang vom Spiel, von der Kampagne ist total gut. Da bist du auf einem Schlachtfeld an der Westfront und wirst halt permanent erschossen. Und jedes Mal, wenn du erschossen wirst, wechselst du den Charakter und spielst halt irgendwie einen anderen. Dann kommst du eine kurze Einblendung, der und der Name ist nur 17 Jahre alt geworden, so ungefähr. Und dann bist du halt im Körper vom nächsten Charakter und wirst direkt wieder erschossen. So, das ist ganz cool gemacht. Aber der Rest ist so, naja. Was habe ich dann noch gespielt? Watch Dogs 2, genau, das habe ich durchgespielt mittlerweile auch. Hat mir sehr gut gefallen. Ist genauso, wie man es erwartet hat, eine bessere Version von Watch Dogs 1. Sympathischere Charaktere, mehr Möglichkeiten. Andeutung, aber nur Story. Auf Englisch. Ja, nur auf Englisch. Auf Deutsch darf man das nicht spielen, weil das super scheiße ist. So, wenn ihr irgendwo Kritik gelesen habt, dass es ja total beschissene Arschloch-Hipster sind, die Charaktere. Es sind halt immer noch Arschlöcher, aber in der deutschen Version sind es Arschloch-Hipster. Es sind immer noch irgendwo Arschlöcher. Oh. Genau, und zwar die deutsche Version ist so schlecht, das ist unfassbar. Ich habe davon nur Videos gesehen und war so, okay, wenn ich das Spiel spiele, dann nur auf Englisch. Und das Schöne ist, das gibt euch die Möglichkeit, auch auf Konsolen einfach im Menü Sprache auf Englisch umzustellen. Macht das, sonst ist es nicht auszuhalten. Macht das bei Final Fantasy auch. Genau, Watch Dogs 2. Ansonsten, Story ist jetzt auch nichts Besonderes. Es gibt einige super coole Missionen, wo die sich echt interessante Sachen ausgedacht haben. Es macht sehr, sehr viel Spaß, mit diversen Dingen rumzuspielen, mit seiner Umwelt da. Mit seiner Umwelt. Mit seiner Umwelt, nicht mit sich selbst. und ja, ist schön. Dann Overcooked, oder will einer von, stimmt, Watch Dogs 2, Finn, du hast es ja auch gespielt. Ja, habe ich bisher aber immer noch nicht durch, weil ich gerade so ein bisschen im Semesterstress bin. Aber ich teile meine Meinung da mit dir. Also ich finde, gut, von diesem Hacker-Squad finde ich nicht alle unbedingt gut. Macht das von der Story her auch keinen Sinn, dass sie irgendwie so diese Freedom Group sein wollen, aber es halt total okay ist, dass du 800 Leute auf der Straße überfährst. Aber ja, es ist eine konsequente Weiterentwicklung von Watch Dogs 1. San Francisco ist fantastisch. Gerade diese Sightseeing-App fand ich extrem gut. Und wir müssen das Spiel auf jeden Fall noch mal mehr im Multiplayer spielen. Genau, wir haben eine Koop-Session gemacht, die in Chaos und Lachflashs geendet ist. Was man allerdings sagen muss, dieses mit, du überfährst 800 Leute und bist trotzdem unter Freedom Fighters, ist ja das Problem, was so ziemlich jedes Open-World-Spiel hat. Das also bei GTA, GTA und Mafia. 4, GTA 5. Mafia, ja, es ist immer Batman, so, da müssen jetzt ganz, ganz vorsichtig sein und dann gehst du durch die Gegend und jagst Scheiße in die Luft. Und das beste, aber das beste Beispiel, finde ich, ist noch Batman Arkham Knight, wo du, sobald du eine Person berührst mit dem Auto, die mit einem fetten Elektroschock weggepustet und an eine Hauswand geschlagen wird und dir dann trotzdem der Detektivmodus sagt, ja, der genau, geht's bewusstlos, gut. Bewusstlos. Du kannst doch dreimal drüber fahren mit dem Auto, es ist egal, er ist bewusstlos. Ja. Batman tötet nicht, nein. Ja, Overcooked, haben wir im Podcast auch schon mal drüber geredet, ist ein wunderschönes kleines Spiel, auch sehr chaotisch, was man am besten wahrscheinlich wirklich mit 4 Leuten spielt. Wir haben es bis jetzt nur geschafft, das mit 3 Leuten zu spielen. Wenn wir nicht genug Freunde haben. Irgendwann, ja, irgendwann werden wir es auch noch mit 4 Menschen schaffen, ein Spiel, in dem man kocht, im Prinzip. Frittierte Tomaten. Koch-Koop ist, ich habe mich gefragt, als es angekündigt wurde, als ich den ersten Trailer geguckt habe, habe ich mich gefragt, warum gab es das nicht vor? Weil es ist eine so geniale Idee. Ja. Du kriegst bei diesem Essen, und das ist bei diesem, du kriegst bei diesem Spiel unfassbar schnell Hunger. und es ist das blanke Chaos und deswegen auch genauso gut. Ja. Und Stardew Valley, das Spiel, was ich wahrscheinlich rein von der Stundenzahl in diesem Jahr am meisten gespielt habe, was meinen Sommer so ein bisschen gleichzeitig bestimmt und gekillt hat. Hast du da nicht schon letztes Jahr drüber gesprochen? Was? Hast du da nicht schon letztes Jahr drüber gesprochen? Naja, das Interessante ist ja, dass wir den Podcast von wegen der Jahresrückblick 2015, ich glaube, den haben wir irgendwann im Mai oder so gemacht. Ach so, ja. Zum Thema Spiele, vielleicht sogar noch ein bisschen später. Deswegen, da hatte ich das dann schon eine Zeit lang gespielt. Aber es ist halt ein tolles Spiel tatsächlich. Das ist ein sehr schönes kleines Spiel. So klein ist es gar nicht. Das ist, ich glaube, jetzt gab es auch noch irgendwelche Updates, die es noch riesig gemacht haben. Ich glaube, ich muss da irgendwann, wenn ich mal die Zeit dazu habe, nochmal da reingucken. Sehr schöne Optik, Soundtrack auch ganz nett. Ich habe sehr viel Zeit mit Angeln verbracht. Du musst erklären, was man darin macht. Es ist wie, wie heißt der Scheiß von Nintendo? Harvest Moon, meinst du? Genau, Harvest Moon. Es ist Harvest Moon in 2D 16-Bit-Optik. Ja. 32-Bit, 16-Bit, egal. Ihr versteht was. Pixel-Look. Retro. Genau, Retro. Ja, das habe ich auch gespielt und ich habe, ich glaube, 30, 40 Stunden darin versenkt. Wir haben es im Livestream schon angesprochen. Wir haben teilweise 10 Stunden lang zusammen über Skype geredet und dann einfach nur nebenbei Stardew Valley gespielt. Einfach in so einem großen Farming-Koma. Tatsächlich hat aber auch diese 10 Stunden einfach das Spielen und nebenbei unterhalten diesen Kanal teilweise auch sehr vorangetrieben, weil wir da einige sehr gute Ideen hatten tatsächlich. Ja? Kann ich dann weiß erinnern. Ich noch. Ja, so ein paar Sachen sind dabei rausgekommen. Ja, gut. Das wäre meine Liste an Sachen, über die ich reden wollte. Ich hatte noch 2, 3 andere Sachen, aber die sind irgendwie nicht so wichtig. Dann übergeben wir doch erstmal an Mirko. Ja. Bitteschön. Ja, ist ja bei mir auch ganz übersichtlich. Also das, was ich, also meine neueste Entdeckung ist eigentlich Keep Talking and Nobody Explodes, falls euch das was sagt. Ja. Das macht unfassbar viel Spaß, wenn man irgendwie Freunde zu Besuch hat. Funktioniert aber auch ganz gut über Skype. Also für die, die es nicht kennen, ein Spieler sitzt am PC und hat eine Bombe vor sich, die er entschärfen muss, aber er weiß nicht wie, muss dann seinem Kollegen, der entweder im selben Raum sitzt oder eben über Skype verbunden ist, beschreiben, was er sieht und welche Farbe die Drähte haben und so weiter. Und die andere Person sitzt an einem Manual, das man sich umsonst im Internet runterladen und eben auch ausdrucken kann, wenn man möchte, und muss dann beschreiben, was man jeweils mit welchem Draht machen muss, welche Zahlen man drücken muss, welches Wort. Man muss teilweise einen Morse-Code übertragen vom Computer in das Manual und so weiter. Es macht unfassbar viel Spaß. Man fühlt sich viel wichtiger, als man eigentlich ist, wenn man das Spiel spielt. Es ist richtig Hollywood-esque, wenn die Musik immer lauter wird, der Timer runterläuft und man so richtig Panik kriegt, sich anfängt, gegenseitig anzuschreien. Also wenn andere Leute im Zimmer stehen, haben sie das immer als sehr spannend empfunden. Also das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ich glaube, das ist auch richtig gut so fürs erste Date oder so. Wenn man sich kennenlernen möchte, sollte man vielleicht ein paar Bomben zusammen entschärfen. Ich glaube, um sich direkt näher zu kommen und also um so ein bisschen das Eis zu brechen, ist das Spiel super. Und es gibt es jetzt, glaube ich, auch als Oculus VR. Und das ist ja natürlich dann doppelt so spannend. Okay, krass. Was mir gerade in den Kopf kam, war nicht, dass es super für ein erstes Date wäre, sondern dass man das eigentlich, wenn wir das nächste Mal einen Livestream machen, dass man das da eigentlich mal spielen müsste. Ich habe auch gedacht, wir könnten wahrscheinlich auch was ja auch so ein bisschen, naja, also, na, doch eigentlich nicht, aber ich habe darüber gedacht, wir könnten im Livestream auch Trouble in Terrorist Town spielen. Dafür bräuchten wir aber auch mehr Leute. Aber das ist auch so dieser typische Fall von, du darfst nicht in den Stream gucken, weil dann alles aufgelöst wäre. Aber gut. Das müssen wir jetzt nicht planen. Weiter mit deiner Liste, ja. Dann habe ich noch Virginia, falls ihr davon schon gehört habt. Das ist ja ein Walking Simulator eigentlich, nur dass man fast noch weniger machen kann. Oh ja. Es ist wirklich wie eine lange Zwischensequenz, wo man ab und zu mal klicken darf. Im Stile von Twin Peaks, es geht um einen verschwundenen Jungen in irgendeinem kleinen Städtchen in irgendeinem Wald, in dem viel Forstwirtschaft betrieben wird und so weiter. Es gibt wirklich ganz, ganz eindeutige Referenzen. Man hat so ein Roadhouse, da drin gibt's dann eine Band, die das Twin Peaks-Theme spielt und eine Frau in einem roten Kleid singt noch dazu und so. Also es ist, zum Ende hin wird es sehr, sehr wirr, wird es halt sehr, sehr David Lynch irgendwie. Bietet auch nicht unbedingt eine Auflösung für den Mordfall, der am Anfang eigentlich noch recht nüchtern eingeführt wird, ist aber halt der totale Mindfuck und sowas sieht man halt in Spieleform nicht so oft. Noch dazu, wenn man halt eben diese irgendwie seltsame, übernatürliche Twin Peaks Stimmung so mag, die dunklen Wälder, die bluesige Musik von David Lynch und so, dann ist Virginia auf jeden Fall ein Kauf wert. Aber es kostet auch 20 Euro und dafür, dass man eigentlich fast überhaupt nichts machen kann innerhalb des Spiels und das Spiel auch nach einer Stunde schon vorbei ist, sollte man sich dann schon gut überlegen, ob man wirklich so ein großer Twin Peaks Fan ist, um sich das auch mal in interaktiver Form, mehr oder weniger interaktiver Form, dazu holen. Aber echt ein ganz cooler Grafikstil und wenn das in einem Jahr oder zwei oder so nur noch 5 Euro kostet, kann man damit auf jeden Fall nichts falsch machen. Ist auf jeden Fall mal eine Erfahrung wert. Kurze Zwischenfrage. Du nimmst noch auf, oder? Ich? Ja. Ja. Okay, weil im letzten Podcast war es ja so, dass du irgendwie stündlich das erneuern musst. Ich wollte nur zur Sicherheit. Ich muss, glaube ich, auch gleich mal wechseln, aber die schaffe ich noch eben kurz, die letzten zwei Spiele. Ja. Und zwar das nächste ist auch nichts Neues. Boah, das sind langweilige Tipps eigentlich. Inside. Dieser Side-Scroller von den Limbo-Leuten. So eine Mischung aus Momo und Chihiros Reise ins Zauberland irgendwie. Mit und einem 1984. Und 1984, ja. Mit so einem ganz, ganz bedrückenden, aber total künstlerischen Stil. Es ist gameplay-technisch total runtergeschraubt. Man kann eigentlich nur vorwärts, rückwärts laufen, springen, ducken und was ziehen. Also ähnlich wie bei Limbo eigentlich, aber genau dadurch, dass das halt die Steuerung so simpel ist, werden die Rätsel halt total genial, weil man halt nicht irgendwie wie bei Portal am Ende drei verschiedene Portale und Farben und Trampoline hat, die man benutzen kann und Fangstrahlt, sondern du hast wirklich eine ganz einfache Bedienung, scheinbar ganz einfaches Rätsel, das dann aber richtig, richtig intelligent in das Level-Design eingebaut wird und man sich dann teilweise echt Gedanken machen muss und das halt sehr, sehr organisch alles wirkt. Ich glaube, ein Soundtrack hat es gar nicht. Nur so dunkles Schummern. Genau. Nur so ein Eraserhead, Heizungsgeräusche und sowas. Ja. Wirkt halt total bedrückend. Und gerade die letzte halbe Stunde oder die letzte Viertelstunde, das Spiel dauert, glaube ich, nur 2 Stunden oder so, sind nochmal richtig, richtig gut. Ja. Und ich finde, was auch so wertvoll ist an dem Spiel, und das hatte ich schon seit langer, langer Zeit nicht mehr, dass man sich zwischendrin, gerade in der Unterwassersequenz, fand ich, dass man sich so richtig, richtig verloren gefühlt hat beim Spielen. Gerade weil das Spiel am Anfang noch auf recht kleinem Raum ist, wenn man dann später in ein U-Boot steigt und unter Wasser in so ein riesiges Meer abtaucht und denkt, oh Gott, wie soll ich mich da bloß zurechtfinden? Das ist so dieser Moment des Verlorenfühlens und ganz, ganz Abgeschiedenfühlens, das hatte ich schon echt lange nicht mehr im Videospiel und da hatte ich es wieder und das fand ich richtig gut. Ich hatte auch mega Schiss vor diesem Wasser. Viechern, diese mit den Haaren und so. Das ist, The Ring. Da kannst du mich echt mit jagen. Ja. Nee, ist aber auch auf meiner Liste. Ist notiert. Ist vielleicht das, und hast du das extra, also das alternative Ende sozusagen gespielt? Oh, was? Nein, echt? Nein? Es gibt ja diese Sammelgegenstände, diese komischen Apparillos, die irgendwie immer in so einem versteckten Raum sind, die du ausschalten kannst. Ja. Und wenn du die alle hast, dann kannst du zurück zum, ich glaube, ersten oder zweiten Kapitel ist das, springen, wo du durch dieses Maisfeld läufst. Mhm. Und da gibt es in diesem Maisfeld irgendwo eine Luke, die du dann aufmachen kannst. Und darin passiert dann das alternative Ende. Und das, oh, das ist, muss ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Das gibt dem ganzen Spiel nochmal sehr viel mehr. Okay, cool. Okay, danke für den Tipp. Ja, hast du noch was? Eins habe ich noch, und zwar Rise of the Tomb Raider. Da muss ich sagen, habe ich zum ersten Mal bemerkt, dass ich es einfach nicht mehr ertragen kann, mir diese Videospiel-Stories zu geben. Also auch in dieser Hinsicht war es ein sehr erhellendes Erlebnis für mich. Also da habe ich wirklich so nach den ersten drei Zwischensequenzen einfach nur noch weggeskippt und also auch beim ersten Durchgang und mir einfach, wollte mich dann nicht mehr damit belasten. Aber wenn man dann Tomb Raider wirklich nur noch als reines Gameplay-Spiel sieht, ist das wirklich, und dann auch noch als Action-Spiel, als Rätselspiel, taugt das leider nicht wirklich viel, ist es einfach ein ganz, ganz fantastisches Spiel. Also ich hatte, glaube ich, noch nie richtig so viel Spaß mit einem Third-Person-Shooter wie mit Rise of the Tomb Raider. Tomb Raider ist schon ganz gut, aber da ist halt die Umgebung für meinen Geschmack ein bisschen zu einheitsgrau. Und bei Rise of the Tomb Raider hat man zumindest noch mal drei verschiedene Locations irgendwie. Und richtig, richtig gut. Also wenn man wirklich ein Spiel sucht zum Kopf ausschalten und sich einfach nur durchballern, dann ist Rise of the Tomb Raider, flüssiger wird's nicht, glaube ich. Also das funktioniert einfach richtig, richtig gut. Ist da so viel, wobei beim ersten Tomb Raider Reboot war ja auch irgendwie noch so Crafting und sowas drin. Ist das da? Nee, alles egal. Okay. War ja beim ersten auch schon Quatsch. Man hat das irgendwie die erste halbe Stunde hat man das gemacht und dann. Und der mehr tiefer zu wirken, als es eigentlich war. Genau. Klettern geht ja eigentlich auch nicht so richtig. Da drückt man ja auch nur hoch, runter, links, rechts, so Assassin's Creed-mäßig so ein Alibi-Klettern. Und das ist jetzt bei Rise of the Tomb Raider auch ein bisschen reduziert. Aber halt die Kulisse sieht richtig, richtig toll aus und es funktioniert halt einfach vom Gameplay greift das alles so gut ineinander, dass es halt einfach, das ist ein Spiel, das macht einfach total viel Spaß. In Zeit macht nicht unbedingt Spaß. Das ist eine interessante Erfahrung. Mhm. Aber vom Gameplay her ist es eher anstrengend oder spielt sich zwar gut, aber es macht nicht, man hat nicht ständig so einen Ausstoß von Glückshormonen, sag ich mal, von dass man richtig in den Fluss kommt und es richtig Spaß macht, so wie eben auch das neue Doom angeblich sein soll. Und da ist Rise of the Tomb Raider eben richtig, richtig cooles Actionspiel. Viel besser als Uncharted. Uncharted hat halt andere Stärken, da ist die Story gut, da sind die Rätsel gut, da ist die Umgebung auch viel kreativer, aber dafür nerven halt diese blöden Barrieren und dieses blöde Rumgeballer. Und das ist eben, darauf liegt der Fokus bei Rise of the Tomb Raider, nur da ist es eben richtig, richtig gut. Okay. Das waren meine Spiele. Dann mache ich jetzt noch mal kurz meine durch. Es sind irgendwie noch ein paar, aber ich versuche sie so schnell wie möglich abzuhaken. Ich versuche das mal chronologisch. Ich erwähne jetzt mal nicht die jetzt auch schon erwähnt wurden, sondern nur die bisher keine Erwähnung gefunden haben. Und zwar müsste das erste davon dieses Jahr dann Deponia Doomsday gewesen sein. Also der vierte Teil der Deponia-Trilogie sozusagen. Es wurde ja eigentlich von Dedelic relativ offen kommuniziert, nein, da kommt nichts mehr. Und auf einmal war es, ja, okay, dann kommt doch noch was. Das kommt dann irgendwie nächste Woche oder so, irgendwie so, oder morgen. Ich glaube, irgendwie so war das. Es war also eine relativ spontane Ankündigung. Ich habe es mir dann nicht direkt zu Release, aber irgendwie nur ein paar Tage später gekauft und dann tatsächlich in ein, zwei Sessions durchgesuchtet sozusagen. Es ist unglaublich gut, es ist unglaublich intelligent und eigentlich tut das der ursprünglichen Trilogie, hängt es in nichts nach. Es ist also sozusagen eigentlich ein vollwertiger Serienteil. Die Geschichte an sich fand ich jetzt nicht so krass. Also Deponia selbst wurde ja vor allem in Teil 2 und Teil 3 sehr philosophisch. Das versucht Deponia Doomsday jetzt noch mal aufzugreifen. Schafft es jetzt in meinem Geiste her nicht so völlig. Aber im Endeffekt ist es ein Point-and-Click-Adventure und die Rätsel und der Humor und die ganzen Interaktionen, die sind alle ziemlich gut. So, es soll ziemlich schwer sein, ne? Es sollen so ein paar echt unfaire Rätsel geben mit Strohhalm und so. Mit Strohhalm? Also es gibt ein Rätsel mit einem Mixer und einem Fisch und einer Made, was auf andere Weise schwer ist. Nicht schwer zu verstehen oder schwer zu meistern, sondern schwer verdaulich. So, aber es, im Endeffekt geht es um einen Müllplaneten, also da muss man eigentlich nicht so viel erwarten. Dann eine andere Sache, die ich dieses Jahr gespielt habe, war Unravel. Ich habe es immer noch nicht durchgespielt. Es ist aber ein sehr, also es geht um ein, um so eine kleine Figur aus Garn, die in der Wohnung einer Oma zum Leben erweckt, dort Bilder aus dem Urlaub findet und sich anhand dieser Bilder an diesen Urlaub zurückerinnert. Irgendwie so habe ich mir das zusammengereimt. Es wird diesem ganzen Spiel kein einziges Wort gesagt, also sind das meine Eindrücke von diesen Bildern. Es geht darum, also es ist eigentlich nur ein Jump'n'Run mit vielen Rätseleinlagen, also in der Form nicht großartig anders als sowas wie Limbo, nur ist es deutlich fröhlicher. Es ist so sehr skandinavisch angehaucht von der ganzen, von der Musik und von der Stimmung her und ist vom, also es tut sehr wenig Neues. Also das Spiel über die Zeit entwickelt sich relativ wenig. Du weißt relativ schnell, was der Sinn des Spiels ist. Die Rätsel wechseln sich zwar ab, aber vieles davon wird halt einfach, also es passiert in der Laufzeit des Spiels nicht viel, was unter anderem auch dazu geführt hat, dass ich es nicht durchgespielt habe. Es sind, glaube ich, nur noch ein, zwei Levels sozusagen, die mir fehlen. Aber an sich für so ein, zwei Nachmittage eigentlich gar nicht schlecht, zumal es mittlerweile, glaube ich, auch relativ billig ist. Dann eine relativ große Sache, die dieses Jahr rausgekommen ist, ist Overwatch. Die habe ich zuerst vollkommen außen vor gelassen. Also ich habe die Beta gespielt, fand die nicht schlecht, dachte mir aber auch so, ja, nun. Hab dann aber ein, zwei Monate später aus heiterem Himmel plötzlich total Lust auf dieses Spiel bekommen, habe es mir dann kaufen wollen in der Retail-Version, ist nirgendwo gefunden und dann irgendwie eine Woche warten müssen, bis das irgendwo in der Gegend mal wieder erhältlich war, weil ich es mir auch nicht bei Amazon bestellen wollte. Aber ich spiele es nicht wirklich viel, aber ich spiele es immer mal wieder und dafür ist Overwatch für mich halt auch eigentlich ganz gut, um zwischendurch immer mal wieder da reinzuspringen und halt kurzweilig irgendwelche Matches zu spielen. Ist gut was, wenn man irgendwie darauf wartet, dass irgendwie ein Renderprozess im Hintergrund fertig wird oder sowas. Dann Overcooked, darüber haben wir ja schon gesprochen. Dann ist auch kurz zur Erwähnung gekommen, Uncharted 4 ist für mich eigentlich einer der besten Serienteile. Ich habe im Livestream auch kurz darüber gesprochen. Es ist ähnlich wie Mirko es gesagt hat. Das ganze Klettern, das ganze Rätseln und die ganzen Setpieces und Dialoge sind super, nur einzig allein das Schießen ist ein bisschen öde, aber das hat mich bei Uncharted schon immer gestört und da habe ich jetzt auch keine großen Erwartungen gehabt, dass der vierte Teil da irgendwas anderes macht. Der fand ich insgesamt eigentlich ziemlich gut. Dann gibt es noch Shadow Warrior 2, was ich in wenigen Tagen durchgespielt habe, unter anderem auch im Koop. Es ist eigentlich Spaß in seiner pursten Form. Ich bin nur so ein bisschen enttäuscht davon, dass nicht mehr dahinter ist. Also wenn du diese Geschichte abgeschlossen hast, kannst du die Geschichte zwar nochmal spielen, aber du könntest daraus so viel mehr machen, indem du einfach so Diablo-esk irgendwelche Subaufgaben auf einer Karte verteilen würdest oder so, um einfach das Spiel noch weiter spielen zu können. Weil dieses das pure Gameplay ist eigentlich, es ist einfach Videospiel gewordener Spaß. Dann wahrscheinlich einer meiner Spiele des Jahres ist Dishonored 2. Habe ich auch innerhalb weniger Tage durchgespielt. Ich wollte es immer noch mal mit Emily durchspielen. Ich habe es jetzt größtenteils, also was heißt größtenteils, ich habe es jetzt mit Corvo erstmal durchgespielt. Man kann es jetzt ja auch irgendwie so spielen, dass man die Kräfte von beiden in einer vereint noch mal im New Game Plus spielen kann. Aber Stealth-Spiele habe ich irgendwie in den letzten zwei, drei Jahren so für mich entdeckt. Und da ist Dishonored so ein bisschen so eine gute Mischung aus Bioshock, wo ich ja eh ein Riesenfan von bin, und halt First-Person-Stealth. Watch Dogs 2 haben wir auch schon drüber gesprochen. Emily kann ich dir eigentlich nicht, empfehlen, Emily zu spielen. Das finde ich jetzt ein großes Problem, dass die essentielle Funktion von Dishonored, die ja eigentlich dieses Teleportieren ist, dass Emily den nicht besitzt. Emily hat eine Art Greifarm, so einen schleimigen Greifarm, mit dem sie dann halt sich von A nach B katapultieren kann. Und das bedeutet aber, dass halt dort, wo du dich mit Corvo teleportieren kannst, ziehst du dich quasi mit Emily durch das Bild. Das bedeutet, du wirst trotzdem gesehen. Und allein dadurch, dass du das nicht kannst mit Emily, und mein erster Durchgang Dishonored 2 war mit Emily, funktionieren halt viele Stellen, die mit Corvo perfekt funktionieren überhaupt nicht mit Emily. Und ich finde, man merkt, das Spiel ist auf Corvo ausgelegt und nicht auf Emily. Und ich finde auch, ich habe Dishonored 2 auch gespielt, ganz kurz noch, ich finde das Spiel super, ich mag diesen Level mit dem maschinellen Haus total gerne, ich finde das Art-Design ist super und so weiter, aber nach wie vor, die Story interessiert eigentlich niemanden wirklich, das ist alles nur Mittel zum Zweck. Und was ich in diesem Teil auch sehr störend empfand, war, es gibt so einen Gegnertyp, den also das sind so mechanische Menschen, das sind so Roboter, die nicht wirklich zerstörbar sind, ohne dass man wirklich viel Aufsehen erregt. Und ich versuche eigentlich immer lieber gerne, den Alarm nicht auszulösen. Und es nervt mich, wenn ich Gegner nicht umbringen kann. Und es lässt sich nicht wirklich vereinen. Und also das ist dann einfach so ein... Erstens, ja, ich habe es mit Emily tatsächlich noch gar nicht probiert. Ich finde aber bei Emily besonders diesen Domino, diese Domino-Kraft so interessant. Ich habe sie bisher selbst nicht ausprobiert, weil ich halt nur mit Corvo gespielt habe, aber so von dem, was das so sagt, scheint das ganz cool. Und bei ihr müsst euch ein wenig beeilen. Ja, aber was diese Wachritter oder wie sie heißen angeht, habe ich tatsächlich sehr viel Glück gehabt, weil ich ihn halt in diesem, die tauchen ja eigentlich größtenteils nur in diesem, in Jindors Anwesen, also diesem Clockwork-Menschen da auf. Und da bin ich den größtenteils immer aus dem Weg gegangen. Und im Endeffekt stehen ja zwei bei Jindosh. Und ich hatte, ich glaube, das größte Glück, was man irgendwie haben konnte, ich habe einen mit irgendeiner Haftmine zerstört und von der Explosion ist Jindosh bewusstlos geworden. Und das ist halt perfekt. Das hätte man eigentlich so auch nie wieder rekreieren können. Vielleicht habe ich mich auch nur doof angestellt. Das möchte ich an dieser Stelle auch nicht ausschließen. Ich bin dann manchmal vielleicht auch ein bisschen ungeduldig, wenn irgendwas nicht sofort funktioniert. Aber das war halt einfach so ein Arschloch-Gegner-Typ, der irgendwie nicht kaputtbar ist, der dich sofort bemerkt, sobald er ein Geräusch hört, der dich irgendwie problemlos mit zwei Schlägen umbringt. Das hat mir an dieser Stelle nicht so viel Spaß gemacht. Ich finde, Dishonored ist für mich eigentlich gar kein besonders anspruchsvolles Spiel, sondern eher ein Spielplatz, auf dem ich mich ausprobieren kann. Ja, ich meine, genau. Im Endeffekt, du kannst dich teleportieren, du kannst aus jeder Gefahr irgendwie rauskommen. Und da machen halt eben für mich dieses Spielplatzgefühl, machen für mich die Roboter kaputt, weil sie so einen Anspruch ins Spiel reinbringen, der eigentlich einfach nur ein bisschen unfair ist, weil die einfach alles können. Und ich finde, den auszuweichen, den aus dem Weg zu gehen, finde ich gar nicht so schwer. Außer, dass sie halt auch nach hinten gucken können. Das macht sie dann in der Form noch ein bisschen anspruchsvoller. Aber gut. Genug Dishonored 2. Kommt mal zu einem Ende. Ja, ich habe jetzt noch drei geredet, als ich über alle meine Spiele zusammen. Ich habe jetzt noch drei Spiele. Die habe ich auch relativ schnell fertig. Okay. Also das erste davon ist Civilization 6. Habe ich immer noch erst 20 Stunden oder so gespielt. Also so gefühlt anderthalb Spiele. Finde ich aber sehr gut. Ist eine konsequente Weiterentwicklung von Civilization 5 und ich mag den Grafikstil auch sehr. Dann gibt es noch Final Fantasy 15. Ich habe zuerst gedacht, das werde ich mir nie kaufen. Aber dann irgendwann habe ich mir gedacht, warum eigentlich nicht? Du mochtest Final Fantasy 7 sehr, dann kaufst du dir jetzt auch Final Fantasy 15. Habe es dann tatsächlich gemacht in einem Anflug von ich habe zu viel Geld und es unglaublich schnell durchgespielt. Es gibt dieses berühmt-berüchtigte Kapitel 13, was absolute Kotze ist. Ich habe so gekotzt, aber im Großen und Ganzen ist das Spiel eigentlich ziemlich gut. Es ist vielleicht nicht so gut, wie es hätte sein können, aber und dann gibt es noch zuletzt, was ich mir erst die letzten Tage gekauft habe, Planet Coaster. Und ich fühle mich wie damals, als ich Roller Coaster Tycoon 1 gespielt habe und die ganze Zeit im Hintergrund dieses nervige Karussell dudelt. Es ist Nostalgie in seiner besten Version. So, das waren meine Spiele. Okay, dann haben wir die Spiele auch durch und dann gehen wir, würde ich sagen, direkt zum letzten Punkt und da fangt ihr beiden wahrscheinlich, oder zum vorletzten Punkt. Ich habe da noch was in unseren Ablauf. Ja, weil der Podcast ja nicht mehr lange genug dauert. Ja, genau. Und weil ich jetzt nicht gleich also ich muss mich gleich wirklich beeilen. Es geht um Musik. Und da fangt ihr beiden jetzt am besten an. Und ich habe einen Punkt und es ist auch nicht mal ein richtiger. Es ist vielleicht der beste Soundtrack des Jahres. Es ist Civilization 6 mit, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, tue ich bestimmt nicht. Also ich brauche es eigentlich gar nicht versuchen. Sogno di Volare. Es ist Latein, soweit ich weiß. Es ist halt der Main-Theme des Ganzen. Und ich finde ihn tatsächlich besser als Baba Yeto, was der Theme von Civilization 4, glaube ich, war. Ich glaube, Sogno di Volare heißt, zumindest ist es der englische Subtitel, The Dream of Flight, also der Traum vom Flug. Und das Witzige daran ist, dass die Lyrics davon von Leonardo da Vinci sind. Das heißt, sie haben irgendwie Manuskripte von Leonardo da Vinci genommen und das als Lyrics für den Chor dieses Stücks genommen. Und das fand ich ganz gut. Und das andere, was für dich wahrscheinlich relevant wäre und was wir einfach auch erwähnen könnten, weil David Bowie heute 70 Jahre alt geworden wäre, Black Star. Ja. Das letzte Album von David Bowie. Seine eigene Totenrede quasi, die er da gehalten hat. Was ja ein Kunstwerk in sich selbst ist. Ja, dieses ganze Ding ist total absurd. So, wer da nicht so richtig Bescheid weiß, sollte da mal googeln, was da teilweise für, bei der Vinyl-Version, was da teilweise für verrückte Details versteckt sind und so, ist total cool. Gut, damit wäre Finn mit seiner Liste durch. Mirko. Okay, also wenn ich wirklich nur davon, also darauf eingehen würde, was ich dieses Jahr entdeckt habe, was auch in diesem Jahr rausgekommen ist, dann wäre es bei mir auch nur ein Punkt, nämlich Skeleton Tree, das neueste Album von Nick Cave and the Bad Seeds. Nick Caves Sohn ist ja verstorben, ich glaube vor 2 Jahren oder anderthalb, ist irgendwo in Brighton von einer Klippe gefallen. Und Nick Cave ist ja sowieso bekannt als recht melancholischer Singer-Songwriter und das ist jetzt natürlich dadurch nicht gerade besser geworden. Also er hat mal ein Album mit den fantastischen Worten I don't believe in an interventionist God begonnen. Ja, yeah, das ist In Your Arms, das ist richtig gut. Ja, ja, genau, Into Your Arms. Das ist das ganze Album hier, Fisherman's Call, Boatman's Call oder so. Tolles Album, fantastisch. Ja, auf jeden Fall. Und Skeleton Tree, muss ich ganz ehrlich sagen, nachdem Push the Sky Away, sein vorletztes Album jetzt inzwischen, nachdem das wirklich meiner Meinung nach das allerbeste Nick Cave and the Bad Seeds Album ist, das er jemals herausgebracht hat, fand ich, was Skeleton Tree, eine ganz kleine Enttäuschung. Ich finde es immer noch gut, 2-3 Lieder davon kann ich nicht so ganz ertragen, weil die mir dann doch zu unharmonisch sind, wo dann wirklich nur lautes Wummern auf 3 Klaviertöne oder sowas vermischt sind, aber trotzdem der Rest des Albums ist so unfassbar traurig und aber gleichzeitig trotzdem nicht unbedingt deprimierend, sondern es ist eben, Nick Cave meint es selbst, Melancholie ist ein sehr schwer zu erzeugendes Gefühl. Es ist ja nicht unbedingt Traurigkeit, sondern da steckt dann eben auch immer noch wieder so ein bisschen. Das ist wie bei Inside Out, wenn Freude und Trauer ihre erste gemeinsame Kugel erstellen. Dann ist das Melancholie. Es ist etwas Bittersüßes. Genau, Bittersweet. So. Das ist die beste Beschreibung dafür. Und das kann Nick Cave einfach richtig gut. Und das enthält The Skeleton Tree auch. Also gerade das titelgebende Skeleton Tree. Richtig gut. Ich liebe ja Melancholie. Deswegen mag ich auch viele Sachen von Nick Cave sehr, sehr gerne. Und mag melancholische Musik und Filme und Spiele und so weiter super, super gerne. Dann deswegen mag ich auch BoJack Horseman so gerne. Und deshalb mögen wir beide To the Moon und A Bird Story gerne. Aber dann solltest du dir vielleicht Skeleton Tree echt mal anhören. Und wenn dir das zu... Bin ich noch nicht zu gekommen. Wollte ich noch machen. Sonst hast du mal Push the Sky Away gehört? Das glaube, letzte. Das, sonst musst du da unbedingt nochmal reinhören. Ganz, ganz fantastisch. Okay. Und auch der dazugehörige Film, beziehungsweise die dazugehörigen Filme, One More Time with Feeling für Skeleton Tree und 20,000 Days on Earth von zu Push the Sky Away von Nick Cave. Ja, ja. Schwieriger Name. Auch sehr, sehr empfehlenswert. Also, wenn man sich erstmal so ein bisschen in das Oeuvre eingearbeitet hat, ein unfassbar interessanter Künstler. Und sonst noch eine große Entdeckung für mich das war, auf jeden du Fall. Hast ihn vorhin auch schon genannt, Elliot Smith dieses Jahr, aber der ist natürlich nicht aus dem Jahr 2016. Nee, der ist sogar schon ein paar Jahre tot. Länger tot, ja. Aber richtig, ich glaube, 2003 guter Typ. Hat er sich umgebracht. Ach, umgebracht. Ich dachte, das wäre Drogen. Ja, Elliot Smith, das gewesen. Ist... Nee, der hat sich ein Messer in die Brust gerammt. Alles ziemlich unschön. Elliot Smith habe ich auch dieses Jahr für mich entdeckt. Das ist gerade hier... Ach, wie heißt das Album nochmal? Between the Bars. Warum fällt mir das jetzt nicht ein? Das muss ich jetzt mal ganz kurz nachgucken, weil das lässt mich sonst nicht los. Hier mit Between the Bars und so weiter und so fort. Das Album heißt... Du meinst das mit... Either Or. Either Or von Elliot Smith. Das ist eines... Das ist ein so, so, so gutes Album. Das ist unglaublich. Da sind einige Songs drauf, die so wunderschön und so unfassbar traurig halt wirklich sind. Ja, sollte man sich mal antun, wenn man sowas mag. Hast du sonst noch irgendwelche ganz krassen Neuentdeckungen für dich, die jetzt vielleicht nicht aus diesem Jahr sind, die du auch unbedingt erwähnen willst? Okay, ja, warte, ganz schnell. Rufus Wainwright falls der euch was sagt. Der hat ein Album gemacht, in dem er Shakespeare-Sonette vertont. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant. Ist auch mit ein paar deutschen Schauspielern und Synchronsprechern und so. Und Helena Bonham Carter ist auch dabei in einem Lied. Und noch so ein paar andere, auch internationale Schauspieler und so. Sehr, sehr interessant und sehr, sehr interessanter Musiker auch. Rufus Wainwright. Fiona Apple, auch echt, echt gute Musikerin, hat mit John Bryan zusammengearbeitet, falls den jemand kennt. Und war auch lange Zeit die Frau von Paul Thomas Anderson, ja, ich glaube von Paul Thomas Anderson, bisschen schwer zugänglich, man musste sich ein bisschen erhören, die Musik, aber wenn man erstmal drin ist, auch wirklich sehr, sehr gut. Dann The Divine Comedy noch, die gibt's auch schon etwas länger, haben auch eine sehr spezielle Art Musik zu machen, aber man kann auf jeden Fall mal ins Best-of-Album reinhören oder so und da ist auf jeden Fall eine Menge gutes Zeugs drin. Und dann habe ich noch bemerkt, in meiner Spotify-Top-Lieder des Jahres-Liste waren dann doch tatsächlich die meiste Musik, die ich gehört habe dieses Jahr, von Joe Hisaishi. Das ist ein japanischer Komponist, der die Soundtracks macht für die ganzen Hayao Miyazaki Ghibli-Anime-Filme. So, langer Name. Zum Beispiel irgendwie Chihiros Reise ins Zauberland oder Das wandelnde Schloss oder Prinzessin Mononoke oder Mein Nachbar Totoro. Wirklich ganz, ganz wunderbare Soundtracks. Er ist der japanische John Williams ein bisschen. Wird fast von jedem, von Mal zu Mal nur noch besser und besser, und das kann man auch halt eben toll, weil es instrumental ist, nebenbei hören oder zum Aufräumen oder Zeichnen oder was man so als Hobby macht. Also wirklich, Joe Hisaishi, muss man mal irgendwie bei irgendwelchen Compilations auf YouTube gucken, richtig, richtig guter Orchestralkomponist. So. Okay, dann werde ich jetzt meine, ich weiß nicht, wie viele Sachen, die ich hier stehen habe, in keiner besonderen Reihenfolge, sondern in der Reihenfolge, wie sie mir eingefallen sind, einmal so schnell wie möglich abarbeiten, was Musik angeht. Ich habe als erstes stehen 22 A Million von Bon Iver. Bon Iver, super Musiker, experimentelles Album so ein bisschen, aber auch wunderschön. Einige wunderbar melancholische Songs, total kryptisch alles. Das letzte Album von Bon Iver, was den Titel Bon Iver trägt, habe ich dieses Jahr im Dänemark-Urlaub unfassbar viel gehört. Und das war der perfekte Soundtrack zu der wunderschönen Umgebung, in der ich mich da bewegt habe. Dann Atrocity Exhibition von Danny Brown. Ein super weirdes, total abgedrehtes Album von einem sehr, sehr weirden, abgedrehten Rapper. Alles so ein bisschen psychedelisch teilweise. Tatsächlich drehen sich einige Songs oder viele Songs auf dem Album auch um psychische Krankheiten und sehr, sehr gute Feature-Gäste. Der Typ hat eine sehr besondere Art und Stimme. Das muss man schon mögen, aber es ist super cool. Eines der besten Alben des Jahres. Untitled Unmastered von Kendrick Lamar. Ein Projekt, in dem einfach Schnipsel, beziehungsweise wo Songs veröffentlicht wurden, halt ohne Titel und nicht gemastert, die es nicht aufs Album geschafft haben, die aber trotzdem noch ein Album ergeben, was so gut ist und so unfassbar gut ist und wo ich vor allen Dingen auch noch sehr, sehr gerne dran denke, weil das so als Überraschungsrelease über Nacht irgendwann im März, Anfang März, Mitte März veröffentlicht wurde. Und da war ich gerade in Edinburgh und habe dann morgens BBC gehört, BBC Radio 1 oder Radio 6, ich bin mir nicht mehr sicher. Und dann lief da ein Lied, wo ich sofort merkte, das ist Kendrick Lamar, aber ich kenne dieses Lied nicht. Dann hieß es danach halt, ja, hier Überraschungsrelease und so. Und dieser Urlaub in Edinburgh war eh schon super. Ich habe mich noch nie so sehr in eine Stadt verliebt, dass ich jedes Mal, wenn ich so denke, ach, Edinburgh, so denke, ah, ich wäre so gerne gerade in Edinburgh. Ja, wunderschöne Stadt, sollte man unbedingt mal hin. Gut, dann mache ich das jetzt einigermaßen schnell. Abstinenz von Faber, eine 4-Track-EP Faber, habe ich über Bongo Boulevard entdeckt. Total guter Songwriter aus der Schweiz, ich glaube aus Zürich. Wunderschöne Songs da drauf, super Stimme, super Texte. Dann 16QT02 Tag 3. Gesundheit. Sehr kryptischer Titel von A zum J, einem deutschen Rapper. Ist nicht alles total mein Fall, was auf dem Mixtape ist. Ist ein kostenloser Download, kann man sich also überall irgendwie mal zu Gemüte führen. Sind aber einige unfassbar gute Songs drauf. Der hat die Beats alle selbst produziert. Das merkt man. Hat auch eine andere EP noch eine sehr gute gemacht, zusammen mit Lance Butters, Die Welle. Kann man sich auch gut anhören. Dann AB von Kaleo. Blues Rock, Rock aus Island. Gute Band. Bin gespannt, was die so in der Zukunft machen. Dann ein echtes Highlight für mich in diesem Jahr, Awaken My Love von Childish Gambino, habe ich ja auch schon vorher mal erwähnt. Total tolles Soul-Album. Ich habe eh in diesem Jahr sehr viel Soul gehört. Ich habe sehr, sehr viel Curtis Mayfield gehört. Da die zwei Alben, die man sich auf jeden Fall mal anhören sollten. Curtis und Mayfield. Superfly. So. Ja, fast. Superfly. Halt, also es ist wirklich unglaublich gut. So, Soul ist eh super. Mehr Soul hören, ganz wichtig. Ist gut für die Seele. Ha. Dann mein Album des Jahres, da bin ich aber voreingenommen, weil Jamie T mein Lieblingsmusiker ist und der hat dieses Jahr Trick rausgebracht. Ein total gutes Album mit politischen Untertönen in den Texten teilweise, wo es auch so ein bisschen um dieses ganze Ding von wegen niemand hört mehr auf Fakten, sondern alle rennen nur noch dem, der am lautesten schreit, hinterher und so geht. Unglaublich gutes Album. Dann Tilt von Mackes. Auch super gutes deutsches Indie-Hip-Hop-Album, würde ich es jetzt mal nennen. Total gute Instrumentals, super gute Texte, einige wunderschöne Songs. Mary Birdland würde ich da mal empfehlen. Dazu gibt es auch ein schönes Video. Gettin' Jiggy With It oder das Lied Kreuz, was einfach ein Ende hat, was unglaublich emotional ist. Dann zu erwähnen, so die meisten Sachen, die der junge britische Musiker Red Boy rausgebracht hat in diesem Jahr. Das ist ein, ja, junger Brite, wie gesagt. Jordan Carney oder so heißt er eigentlich, der 2017 jetzt wohl auch sein Debütalbum endlich mal rausbringen wird. Bin ich gespannt drauf. For Your Eyes Only von J. Cole kann man auch noch erwähnen. Ein paar schwache Songs, sehr, sehr viele sehr gute Songs. Dann Take Control von Slaves, ein super gutes Punk-Album. Das sind zwei Typen-Slaves, zwei Briten auch wieder. Der eine spielt Schlagzeug und singt, der spielt auch Schlagzeug im Stehen und der andere spielt Gitarre. Mehr ist da nicht. Und die haben ein Album gemacht, was von Mike D von den Beastie Boys produziert wurde. Und das hört man dem Album an. Das hat so einen super dreckigen Sound. Das ist sehr, sehr gut. Es gibt einige Songs, die dann halt auch so kleinere Beastie Boys-Elemente haben. Einige Songs, die so ein paar New Wave-Elemente haben und so. Total gut, habe ich jetzt zum Ende des Jahres erst entdeckt. Dann Singing Saw von Kevin Morby. Ein Album, von dem ich glaube, dass es Mirko sehr gut gefallen würde. Ist so folkig, auch in Teilen eher melancholisch. Wunderschöne Musik. Hat gerade so zum Herbst sehr, sehr gut gepasst auch. Das kann sich mal gut angucken. Dann Chance the Rapper, Coloring Book. Nicht alles gut, aber einige unglaublich gute, fröhliche, positive Songs drauf. Also wer gute Laune haben will, der sollte sich dann dieses Album anhören. War mir teilweise zu spirituell gospelmäßig. Wo wir vorhin schon bei Edinburgh waren, beziehungsweise die wollte ich da eigentlich erwähnen, Young Fathers, eine Band, in die ich mich dieses Jahr absolut verliebt habe. Die aus Edinburgh kommen und die super, super, super, super gute Musik machen. Einfach mal die zwei Alben und die Mixtapes, die zwei, drei, die gemacht haben, anhören. Tape 1, Tape 2 und die Alben heißen Dead und Some White Men Are Black Men Too. Unglaublich gut. Super gut. Kann ich auch noch ein paar Mal öfter sagen. Und dann, was so ein bisschen der krönende Abschluss des letzten Jahres war, denn das Album kam einfach 3, 4, 5, 6, 7 Wochen, bevor es eigentlich veröffentlicht werden sollte, an Weihnachten, Run the Jewels mit Run the Jewels 3. Total guter, eigener, produzierter, teilweise sehr hoffnungsvoller, und das braucht man jetzt gerade auch so ein bisschen bei der Lage in der Welt, Hip-Hop von zwei Rap-Legenden. So, war das schnell genug? Bin ich schnell genug durch meine Alben durch? Ja, dann müssen wir noch den letzten Punkt abhaken, und zwar Filme, Spiele, Musik oder Serien, auf die wir uns 2017 ja freuen. Genau, es ist mir vorhin noch mal so eingefallen. Gibt es irgendwelche Sachen, auf die ihr euch ganz, ganz krass freut? Also in 5 Tagen kommt die erste Staffel der Netflix-Adaption von Lemony Snicket's Series of Unfortunate Events raus. Und auf die freue ich mich tatsächlich sehr, sehr dolle, weil ich damals großer Fan war der Bücher und auch des Jim Carrey-Films, den ja viele Bücherleser überhaupt nicht mochten, aber der mir sehr gut gefallen hat. Und die ersten Rezensionen sind auch schon raus und die sind auch alle sehr, sehr positiv. Und deswegen bin ich da, obwohl ich anfangs wegen Neil Patrick Harris sehr kritisch war, doch, ja, freue ich mich sehr. Und dann natürlich die üblichen Verdächtigen, Game of Thrones, vorletzte Staffel, bald ist es vorbei. dann kann ich endlich. Abschalten und muss mir keine Sorgen mehr machen über meine ganzen virtuellen Freunde. Und Star Wars Episode 8 natürlich. Du hast vorhin erwähnt, es gibt einen neuen Edgar Wright-Film. Ich weiß zwar gar nichts darüber, aber darauf freue ich mich natürlich auch schon prinzipiell. Ich glaube, dieser Ready Player One von Steven Spielberg kommt auch dieses Jahr. Echt? Der neue Blade Runner-Film mit Ryan Gosling, den ich unbedingt sehen möchte. Der Alien Covenant-Film von Ridley Scott, wo ich gespannt bin. Irgendwas mit... Warte, ich gucke das kurz nach. Rede mal weiter. Naja, ich glaube, das war es eigentlich schon. Videospiele... steht kein neues Bioshock an, also kann ich da jetzt nicht viel zu sagen. Und, es kommt ein neues Mass Effect. Oh, ja, stimmt. Oh, da habe ich auch Lust drauf. Ja. Im März. Ja. Das könnte gut werden. Da bin ich gespannt drauf. Finn, hast du gefunden, wonach du suchst? Nein, es ist so peinlich, weil es ein Film ist, den ich unbedingt gucken wollte, aber ich habe den Namen vergessen. Es war irgendwas mit Wasser. Also es ist nicht der Del Toro-Film mit irgendwie die Auch, ich habe auch vergessen mit. Irgendwas mit Wasser? Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Manchester by the Nein, Sea? Nein, es war, also der Del Toro-Film heißt irgendwie Die Gestalt des Wassers oder so. Also ich rede totalen Bullshit. Ach so, meinst du den von Gore Verbinski, diesen The Cure for Wellness oder wie er ja, heißt? Ja, Wellness, genau. Horrorfilm. A Cure for Wellness, genau. Ja, auf den, der wird auch Auf den freue ich mich sehr. Dann natürlich Star Wars 8 sowieso. Soll dieses Jahr eigentlich wieder ein neuer Teil der Harry Potter Prequels rauskommen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Nee, okay. Ich glaube nicht. Dann ja, mal so gucken, was so passiert. Eventuell, wenn ich richtig Bock und Zeit habe, dann hole ich die ganzen X-Men-Filme nach und freue mich dann wahrscheinlich dementsprechend auch auf Logan. Aber ja, Blade Runner sowieso. Und eventuell auch den neuen Alien, aber da bin ich eher noch ein bisschen skeptisch. Mir fällt gerade auf, bei A Cure for Wellness, den Trailer habe ich dir sogar geschickt, oder? Sollte man sich auf gar keinen Fall anschauen. Du hast mir sehr viel geschickt. Kann sein, dass es unter anderem dabei war. Ich glaube, ich habe halt diesen Trailer gesehen und war so, Alter, ist der visuell gut. Aber er ist auch so spoilicious. Also ich glaube, jetzt schon zu wissen, wie der Film ausgeht, wenn man da irgendwie so ein paar Einstellungen... Ich habe nur stumme Bilder gesehen. Ich glaube, ich habe den Trailer nie gesehen. Ich habe nur Bilder gesehen, über die jemand Reden anderes wir nicht gesprochen weiter hat. Drüber. Ja. Gut. Noch nee, irgendwas. Hast du noch Filme, über die du dich freust? Dann handeln wir das so ab. Ich habe noch Filme. Ich habe vor allen Dingen einen, den ich jetzt, oder beziehungsweise einen Film, von dem ich immer noch hoffe, dass er in Deutschland doch noch in die Kinos kommt, nämlich Hunt for the Wilder People. Zweifle ich, muss ich mir sonst für 30 Euro auf Blu-ray kaufen. Naja, ist dann halt so. Ich werde bald, der ist eigentlich auch aus dem letzten Jahr, den neuen Jim Jarmusch-Film gucken, Patterson. Oh. Der läuft hier in der Nähe in einem winzig kleinen, wunderschönen Kino. Jetzt in 2 Wochen ungefähr, den werde ich mir dann auf jeden Fall angucken. Moonlight. Moonlight, ein Film, der aktuell einen Metascore von 99 und einen Rotten Tomato-Score von 98 hat, der wohl unendlich gut ist, der auch im Empire-Podcast jetzt neulich in den höchsten Tönen gelobt wurde, noch nicht draußen ist leider, aber da bin ich richtig, richtig gespannt drauf. Ich glaube, der wird mir sehr, sehr, sehr, sehr gut gefallen. Bei den Filmen kann ich mich sonst, glaube ich, echt bei euch beiden anschließen. So Star Wars natürlich, A Cure for Wellness wird, glaube ich, auch super gut. Ich habe jetzt gestern einen Trailer gesehen zu einem Film I Am Not a Serial Killer. Der sah auch richtig, richtig gut aus. So ein kleiner Indie-Film, wenn ich mich jetzt nicht total irre. Bei Spielen, ja, Mass Effect Andromeda bin ich sehr gespannt drauf. Also Spiele habe ich noch gar nicht gesagt. So Serien, vorhin schon erwähnt, BoJack Horseman kommt die nächste Staffel, Rick and Morty kommt wohl auch eine neue Staffel, da freue ich mich sehr drauf. Ich werde versuchen, die David Simon Serie mit Oscar Isaac zu sehen. No More Heroes oder so hieß die. Irgendwas mit Heroes und No oder sonst irgendwas. Oder More. Und musikalisch ist es möglich, dass Kendrick Lamar dieses Jahr tatsächlich noch ein neues Album rausbringt, was mich sehr freuen würde. Und es wäre eigentlich fast mal wieder Zeit dafür, dass Young Fathers tatsächlich auch was Neues rausbringen. Und das würde mich auch sehr, sehr, sehr freuen. Ja, ich habe. Oh, und Mac DeMarco bringt auf jeden Fall ein Album raus und das wird auch sehr ich cool. Ich habe von Spielen gar nicht so viel, also auf Persona 5 freue ich mich und die meisten Sachen, auf die ich mich dieses Jahr freue, sind nicht für dieses Jahr bestätigt. Also so das Final Fantasy 7 Remake oder Death Stranding, das wird 2017 definitiv nicht rauskommen, aber ich freue mich über 2017 trotzdem darauf. Mass Effect Andromeda weiß ich gar nicht, bin eigentlich gar kein so großer Mass Effect Fan, also mal gucken, da warte ich wahrscheinlich eher ab. So Horizon Zero Dawn hat mich auch noch nicht so wirklich erreicht. Das sind alles so Sachen, wo ich tatsächlich auch abwarten werde und dann gucken werde, was da so passiert. Musik, ganz klar Fame von Leon Mascher. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, und natürlich das neue Ed Sheeran-Album. Die beiden in einem Satz. Was sich nach dem langweiligsten Pop aller Zeiten anhört. Sorry. Ich habe da nicht reingehört. Ich habe von Ed Sheeran nicht viel gehört. Icy Fire. Ja, das ist auch das Einzige. Ja. Und der Credit-Song vom ersten Hobbit. Das erste ist nicht von Ed Sheeran. Von Ed Sheeran war echt nicht schlecht und die ganzen EPs und okay. Hier das erste Ed Sheeran-Album war echt nicht schlecht. Die EPs, die er davor rausgebracht hat, waren auch super. Das zweite Album war schon so total glatt gebügelt und irgendwie sehr langweilig. Icy Fire ist natürlich irgendwie ein guter Song, keine Frage. Und vom dritten hat er jetzt am Freitag 2 Singles veröffentlicht und die hören sich so langweilig und scheiße an. Das ist unfassbar. Ja, du weißt aber also schon, dass es eingehende das 0815-Kram wird, wenn die Bravo über Ed Sheeran berichtet. Ja, nicht zwingend. Die haben auch über ganz andere Leute berichtet, die dann noch coole Sachen gemacht haben. Aber es ist so. Ich weiß nicht, das ist auch ein Typ, der natürlich sehr sympathisch ist und so weiter, und dem will ich gar nicht vorwerfen, dass er jetzt seine Seele an die Popwelt verkauft hat. Ich glaube, der macht schon das, worauf er gerade Bock hat. Wie sind wir auf Ed Sheeran gekommen? Ach ja, wegen Alben, die 2017 rauskommen und wahrscheinlich nicht gut werden. Achso, Serien noch, die 10. Staffel Doctor Who, aber gut, genug davon. Oh ja, und Sherlock. Sherlock bin ich auch gespannt bei Serien. Gut. Freue ich mich. Dann, gut, dann haben wir es, oder? Ja, ich glaube ja. Noch irgendwelche Botschaften, die ihr an die Welt hinausbrüllen wollt? Nicht mehr als sonst, ne. Nö. Okay. Bin ziemlich leer. Esst niemals Seife. Genau, jetzt noch ein Tipp fürs Leben am Ende von jedem. Ja, ich habe gerade einen genannt. Ja. Mach du erstmal, dann kann ich mir schnell noch einen lustigen überleben. Überlegen. Mir fällt gerade auch keiner ein. Ah ja, dann lass es doch einfach. Lass es doch einfach. Gebt nie am Ende von Podcasts wichtige Ratschläge fürs Leben, weil die hört eh niemand mehr. Was? Nee. Ich habe jetzt, die Verbindung war gerade weg. Mir ist leider nichts eingefallen und ich möchte jetzt den Podcast nicht auf so einer doofen Note enden lassen. Mein wichtiger Tipp fürs Leben war, dass man am Ende von Podcasts nie Tipps fürs Leben geben soll, weil die eh niemand mehr hört. Dann werde ich das gleich beherzigen und einfach auch nicht machen. Okay. Sehr schön. Dann danke, dass du zu Gast warst. In einem Jahr bist du beim Star Wars Podcast und beim Jahresrückblick wieder da. Sehr gerne. Immer wieder gerne. Okay. Gut. Dann bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.